Prescott. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Stammtisch, Folge 34 aus Bastels Podcasting-Keminate, Schrägstrich Keller. Schrägstrich Man Cave. Der Name muss gepflegt werden. Wird sich jetzt einprägen, oder? Nein, ich bin einfach total allergisch dagegen. Der Kai ist da, wie ihr hört. Der Bastel ist am Start. Hi. Servus. Und ich bin der Jens. Der Johannes hat es leider nicht geschafft. Wir werden mal suchen, wo er sich aufhält. Grüße gehen raus. Ja. Aber er hört es eh nicht. Das wird so ein Running Gag, oder? Ja. Langsam. Ja. So, das letzte Mal haben wir darüber geredet, dass 2016 vorbei ist und 2017 ja nur besser werden kann, ne? Halte ich Gerücht bis jetzt, ja. Halte ich bis jetzt, naja, Mai. Ich würde sagen, wir fangen mal gut an das Jahr und fangen mit unserem Episodenbier an, was der Bastel netterweise besorgt hat. Aber du kennst es, oder? Du hast von denen schon mal was getrunken? Ich hab von denen schon was getrunken. Also wenn wir von denen reden, dann reden wir von der Rügener Inselbrauerei. Mir ist es sofort wieder ins Gedächtnis gekommen, weil die halt so eine auffällige Verpackung haben. Die ganze Flasche ist in Papier eingeschlagen, das komplett bedruckt ist. Bastel, was trinken wir denn da? Das ist ein Baltic Ale. Genau. Also Baltic Ale würde ich jetzt sagen, das wird wahrscheinlich so in die Richtung dunkles, ganz dunkles Bier sein, so Richtung Porter vielleicht. Also ich bin mal gespannt, machen wir es mal auf. Und die haben, alle Flaschen von denen sind immer so in Papier eingeschlagen. Ja. Und deshalb, hast du ein Foto gemacht? Ich mache gleich ein Foto, ja. Ja, aber warte mal, hier mit der so. Mit dieser Verpackung, das ist ja hier. So. Hey, wir können ja, ich mache jetzt nicht die Verpackung, aber ich mache ja nur oben das Gebimsel vom Deckel ab. Ja. Und da habe ich schon mal andere Biere von denen probiert. Das war eigentlich ganz, ganz gut. Und ich habe nochmal, deshalb musste ich eben lachen. Jetzt bin ich gespannt, weil es ist wieder so ein großer. Ja. Hatten wir letztes Mal schon das Problem? Haben wir nicht aufbekommen, gell? Warum lassen wir eigentlich jedes Mal ein kaltes Bier aufmachen, wenn ich mal so fragen darf? Ja, ich brauche ja kontinuierlich Flecken im Teppich. Ja, eben, genau. War dann nicht letztes Mal auch noch so ein bisschen angebimst vom Vortag? So, also ich habe schon mal Scheiße erzählt. Es ist kein Porter. Es ist, hätte ich eigentlich auch denken können bei Ale, dass das ein helles ist. Ja. Aber es ist was ich ja persönlich sehr, sehr zu schätzen weiß, dass es kein dunkles ist. Ja, es ist während du einschenkst, leichtes Uringelb. Ja. Während du einschenkst, erzähle ich jetzt noch unseren Hörern, wo sie das teuerste Bier in München trinken können. Im Doniesel am Marienplatz. Das teuerste reguläre zumindest. Ja, genau, das teuerste reguläre. Helle, was ist das? Hacker, oder? Ich glaube, dass die Hacker. Ach, Hacker, ja. Hacker. Ja, Hacker ist genau, das. Hacker. Was war das? Ein halbe, 0,4 für 4,90 €. Was? Ja, das Weißbier für 4,90 €? Ja, und das Weißbier 15. Also das war schon... Das Weißbier ist dann allerdings ein halber Liter. Ich glaube, die Hellen sind auch ein halber Liter. Jetzt leck mich am Arsch. Echt 4,90? Ja. Aber warum sind wir denn da? Seid ihr denn da eigentlich hingegangen? Naja. Der Präsident hat es entschieden. Okay. Und da wird das halt so gemacht. Ja, gut. Wenn der Präsi sagt. Ja. Auf in den USA, da muss man hören, was er sagt. Ja, was ist das jetzt hier? Rügener Brauerei Baltic Ale. Seltenes Bier, ganz wichtig, steht drauf. Und auch wieder irgendein Bier Award gewonnen. Hat ordentlich Umdrehung, 7,5. Schmeckt mir aber nicht, dass man das. Also ich erwarte, ich habe immer das Gefühl, bei so viel Umdrehung, dass es viel malziger schmecken muss. Ja, also aber nicht. Echt? Ich finde, das schmeckt schon sehr nach so einem Belgian Triple oder wie man das nennt. Ja. Also es ist auf jeden Fall extrem kohlensäurehaltig, bitzelt extrem. Obwohl es jetzt gar nicht so im Glas so bitzelt, aber auf der Zunge bitzelt es total. Es hat fast sowas so ein bisschen Schaumweinmäßiges. Zumindest jetzt den Schluck, den ich jetzt gerade hatte. Ich finde, es hat auch einen ziemlich festen Schaum, muss ich sagen. Ja. Das liegt halt an einem Profiglas. No, keine Ahnung, Profiglas. Der Tulpe. Die Tulpe. Die Pilztulpe. Die eckische Tulpe. Wie war denn das Essen da in dem Doniesel? Doniesel? Oder Doniesel? Ich weiß nicht, ich habe nichts gegessen, musst du was fragen. Ich habe einen steirischen Rindfleischsalat gegessen. Mhm. Und der war erstens sehr gut und zweitens habe ich dann endlich jetzt mal einen konkreten Begriff für etwas, was meine Mama in unserer Kindheit oft gemacht hat, was aber einfach bloß der Rindfleischsalat geheißen hat. Und es scheint wohl wirklich, ich habe auch mal im Internet dann geschaut, ein traditionelles steirisches Rezept zu sein. Das ist einfach ein grüner Salat und dann hast du Fleisch. Das ist im Prinzip wirklich Rindfleischstreifen mit Paprika, Tomaten, ein bisschen Kräutern, Gewürzen, das Ganze aber halt wie Salat angemacht. Okay. Relativ. Ich würde sagen, es kommt Wurstsalat. Ja. Ja, aber eben keine Wurst. Sondern ja, klar. Ja. Nein, aber vom Ding her. Rindfleisch ist, was ist das für Rindfleisch? Es ist nicht ein Salat mit Rindfleisch, genau. Sondern es ist wirklich aus Rindfleisch. Genau. Wurstsalat aus Rindfleisch. Genau. Aber eben nicht gebratenes, sondern gesottenes, also halt gekocht und dann in Streifen geschnitten. Also ein bisschen wie kalter Braten ist vom Schwein, also kalter Rinderbraten oder kalter Tafelspitz. Und war gut? War sehr gut, ja. Also, aber auch teuer wahrscheinlich auch dann, wenn das Bier schon 94 ist. Ja, das Essen dort war auch nicht übermäßig günstig. Günstig, ne. War denn da was los? Weil ich habe die Bude war voll. Also ohne Reservierung hast du nichts. Das Tunesel ist immer voll. Aber gut, das ist zentrale Innen, also ja, wirklich Marienplatz. Und wir waren halt Samstagabend da. Ist ja klar, dass du da nicht einfach so reingehst und sagst, ja, wir sind hier so ein Bus, 40 Leute, macht mal die halbe Bude leer. Ich muss ja sagen, so von den Wirtshäusern, die in der Innenstadt sind, also wirklich rund um den Marienplatz, finde ich eigentlich zwei nur richtig gut. Das Weiße Brauhaus ist echt gut. Da kann man echt noch gut essen. Und das andere, den gibt es ja noch gar nicht so lange, ich glaube, den gibt es jetzt seit 3 oder 4 Jahren, ist direkt da bei der Marienkirche der Klosterwirt, der Augustiner. Mhm. Der ist auch teuer, aber das Essen da ist richtig gut. Also ich esse da meistens ein Schäufele und das kann echt was, ja. Vor allem da habe ich einmal, die haben ein normales Schäufele und dann haben die das Riesenschäufele. Und mich hat das die ganze Zeit. Vom Elefant. Ja, genau, vom Elefant. Das hat mich die ganze Zeit. Echt frankischer Cut. Kennt ihr das bei den Feuersteinen? So eher diesen, weiß ich, diese Rippe da reingeht, so. Nee, das Riesenschäufele. Ja, ja. Irgendwie, und das hat mich die ganze Zeit schon immer mal angelacht. Und dann irgendwann mal letztes Jahr habe ich mir das, glaube ich, Anfang letztes Jahr. Vom Säbel 2 Kilo. Da habe ich mir das wirklich mal angetan. 1,6 Kilo mit Knochen. Da kam so eine ganze Platte. Das ist das Bronto-Schäufele. Gut vernichtet, ja. Das war echt lecker, ja. Okay. Boah, ich merke, kennt ihr so einen Aufgewärmten, wenn du so den Suff vom Alkohol, vom Abend davor, ist mir wenn voll, du alle Bier trinkst und merkst schon so, oh. Ist mir vollkommen unbekannt, hatte ich noch nie. Oh. Gut, Kai, aber wir müssen dich jetzt gleich wieder Beschlag nehmen. Ja, ist okay. Ich habe nämlich mein erstes Thema, das ich gleich ansetzen muss, das bezieht sich natürlich auf deine Heimatstadt. Auf Limburg. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Also. Also, ich glaube, das haben eigentlich alle mitbekommen. Durch die Medien ging die Geschichte, dass. Ich hab's gar nicht so richtig, weil ich hatte so das, das Limburger Rathaus hat eine Orgel oder auf jeden Glockenspiel. Ein Glockenspiel, das wohl Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gespielt hat. Dann soll sich ein Veganer, Schrägstrich, eine Veganerin beschwert haben. Und daraufhin hat dann der Bürgermeister veranlasst, dass dieses Glockenspiel Fuchs, du hast die ganz gestohlen, nicht mehr spielt, weil ja die Veganerin sich in ihrer Lebensweise, also das irgendwie einfach zu. Ich glaube, dass in Limburg das Tourismus-Propagandaministerium mit unglaublich viel Kohle in letzter Zeit ausgestattet worden ist. Das ist ja hier, ihr schafft es ja mit einer Meldung nach der nächsten in den Moment, in den aber die Geschichte geht ja weiter. Daraufhin ein riesen, wie nennt man, Tugendfuror, ja, also alle Leute. Riesenbohai. Shitstorm. Wie das denn sein kann und bla bla bla bla bla bla bla. Und ich glaube, die Frau hat irgendwie schon Morddrohungen erhalten und also was man sich halt so vorstellen kann, ja, was dann eben so passiert, wenn so ein Schwachsinn passiert. Und jetzt habe ich letzte Woche gelesen, was wirklich hinter der Geschichte steckt. Und zwar? Das war ein Scherz. Die gute Frau hat irgendwie auf die Facebook-Seite im Scherz von dem Bürgermeister geschrieben, also genau dieses, hier, ich bin Veganerin und Fuchs, du hast die ganze gestohlen und das geht doch nicht und er solle das doch mal bitte abschalten. Okay. Das hat er dann tatsächlich gemacht, weil er nicht gerafft hat, das ist nur ein Joke, dass das einfach nur ein Joke ist und dass das ironisch gemeint war. Ja, was sagt das, ja? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil ich da irgendwie keine Zeit hatte, so viel Nachrichten zu lesen die letzten 1-2 Wochen. Und da habe ich mich, wenn ich Zeit hatte, mal mit dem Trump beschäftigt oder so. Und habe das aber natürlich, ging das bei mir, weil ich natürlich bei Facebook, klar, noch viele Limburger in der Timeline habe, die alle, was ist das, haben sich alle aufgeregt und ich fand das halt alles in Summe so albern, ja, also. Okay. Ich weiß nicht, was ich am, also die Reaktion, ja, des Bürgermeisters finde ich halt so geil. Man muss dazu sagen, der Bürgermeister ist seit einem Jahr im Amt und ich will jetzt, vielleicht rede ich jetzt total einen Stuss, aber ich glaube, der andere Bürgermeister davor, der Richard, war das der? Ich glaube, der war 20 Jahre im Amt oder sowas, ja. Und das war, also auch die Bürgermeisterwahlen, so, das war ein Riesenbohai. War so ein Riesenbohai. Also. Heißt der Richard mit Vornamen oder mit Nachnamen? Nachnamen. Also, Nachnamen. Ihr seid nicht in Limburg, nee. Alle per Du. Nee, oder? Nee. So. Jetzt und ist du. Ist das voll. Limburger Genossen. Da kennt man sich noch, ja. Aber ich finde das irgendwie, ja, es passt so in die Welt, ja. So, also. Ist doch ab. Also, das verstehe ich nicht. Das sage ich euch ganz ehrlich. Auf so vielen Ebenen verstehe ich das nicht. Wir hatten das, heute beim Frühstück haben wir darüber das auch kurz angerissen. Und das ist ja, sag jetzt mal, ein Stück weit analog zu dem, wo sie im Vereinigten Königreich jetzt die neue 5-Pfund-Note rausgebracht haben, die irgendwie Plastik mit irgendwelchen Tiergelatine, Fett, sonst irgendwas anteilen da drin. Und da wo auch, müssen auch Veganer und Vegetarier auf die Barrikaden gegangen sein und das geht doch nicht und das kann man doch nicht machen und das ist, der Nächste sagt irgendwie, keine Ahnung, wenn das Geld hier nicht aus recyceltem Plastik ist, dann kannst du es nicht auf den Markt bringen oder das ist. Was ich einfach an der Sache nicht verstehe, ist, dass man einfach nicht den Leuten ihre Meinung lassen kann, aber sie trotzdem ignoriert. Warum macht man das nicht einfach? Also ich merke das ja auch im Kleinen, ja. Keine Ahnung, Kindergarten, ja, ich bin ja da im Elternbeirat, natürlich hast du, wenn du da 5 Leute fragst, hast du 7 verschiedene Meinungen, ja. Ob jetzt irgendwie das Essen um 11.45 Uhr, um 11.46 Uhr oder um 12.03 Uhr gebracht werden sollte und auf 17, 22 oder 18,9 Grad erwärmt werden soll, wenn es die Kinder essen. Naja, ich und man denkt, also von mir aus könnt ihr da gerne drüber diskutieren, ja, aber also wir werden nichts ändern. Ja. Ja, ich meine, man kann ja den Leuten das irgendwie geben und aber auch gleichzeitig nicht das offene Ohr schenken. Ich glaube schon, dass es heute viele Sachen gibt, worüber Leute diskutieren oder meinen, diskutieren zu müssen, die früher nicht mal ein Diskussionsthema war. Also frag mal deine Eltern oder deine Großeltern, ob es da irgendeine Diskussion darüber gegeben hat, dass es um 12 Uhr Mittagessen gibt. Da hat es nicht um 11:30 oder um 22:30 oder sonst irgendwas, da hat es halt um 12 Mittagessen gegeben. Da hat aber auch keiner irgendwie, das war klar, das war nicht. Für meinen Biorhythmus nicht so gut. Ich hätte gerne um 5 nach, bitte, ja. Dann habe ich meinen Morgenschiss schon länger verdaut, ja. So. Ja, aber was ist das ein Zeichen? Uns geht es einfach viel zu gut, ja. Dass man sich mit so einem Scheißdreck beschäftigt. Wir haben anscheinend keine anderen Probleme. Nee, das finde ich nicht. Das finde ich nicht. Ich finde es auch gut, dass die Leute sich darüber Gedanken machen, ja. Ich meine, ich finde schon, dass man immer wieder sieht, dass die Welt irgendwie so komplex ist, dass halt, du kannst halt irgendwie als einzelner Mensch nicht sozusagen alle Probleme erfassen und alle Winkelzüge jedes Problems erahnen und antizipieren und so, ja. Und ich finde es aber auch wichtig, dass man sowas grundsätzlich ins Kalkül zieht. Nur braucht man, finde ich, die richtige Portion an gesundem Menschenverstand, um dann zu sagen, okay, das ist jetzt eine Sache, wo ich mich drauf einlasse oder das ist irgendwie ein Schwachsinn, was du da gerade erzählst. Und das geht mir echt dabei, also das ist jetzt ein bisschen exemplarisch überhöht, ja, aber wo ich dann echt denke, ey, was ist denn los mit dir, Mann? Da schreibt der Veganerin auf deine Facebook-Seite, dass Fuchs, du hast die ganz gestohlen, sie in ihrer Religion irgendwie einschränkt. Keine Ahnung, ja. Was ist los mit dem Typen, dass der da nicht einfach drüber schmunzelt oder es wenigstens ignoriert? Ja, vor allem, wenn jetzt da irgendwie mit offizieller Beschwerde auf dem Postweg irgendwie eingegangen wäre. Okay, ja, aber selbst alle, dann, ich meine, du musst doch nicht jedem Spinner antworten. Klar, nein, ich sage nur, aber ach, das sind ja mehrere Dinge, die da bizarr sind. Also einmal, dass man da auf irgendeinen Depp reagiert, der auf der Facebook-Wall was hingeschmiert hat, demnächst kriegst du eine SMS geschickt und dann reagierst du drauf oder was? Ja. Also das ist der, also dass ich dem überhaupt Gehör schenke, so zeigt, was für einen Stellenwert mittlerweile Facebook auch für öffentliche Ämter hat anscheinend, ja, dass die Leute das wirklich gucken, ja. Und das andere ist halt das Inhaltliche, ja. Also das ist halt so dumm einfach, ja. Aber ich glaube, dass da in dem Fall diese vegane Komponente gerade noch ein Stück weit mit reinspielt. Weil ich glaube schon, dass wenn jetzt irgendwer, keine Ahnung, gefordert hätte, man sollte jetzt auf das Rathausdach doch gefälligst eine UFO-Landestelle aufmalen, dann hätte man den sehr wohl als Spinner irgendwie abgetan. Und wenn jetzt, aber sag jetzt mal, Veganer oder so, das ist halt quasi so, wo man vielleicht als Stadtfürst irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt so eine aufstrebende Wählergruppe, die immer größer wird, die müsste ich vielleicht irgendwie berücksichtigen. Meinst du wirklich? Ich weiß gar nicht, was der Typ sich gedacht hat. Ich glaube, der hat einfach. Na, ich glaube, es ist. Ich denke schon, dass, also keine Ahnung, wenn das jetzt irgendwer unter einem anderen Aspekt irgendwas gesagt hätte, keine Ahnung. Ja, was wäre denn gewesen zum Beispiel, wenn jetzt jemand gesagt hätte, also auf dem Rathaus ist ein Kreuz obendrauf, so, ich bin Jude oder ich bin ein Buddhist oder sonst irgendwas oder ich bin Moslem und gesagt hätte, also die Kirche oder Kirche und Staat sind gefälligst das trennen oder sagen wir mal, das, die spielen da ein Atheist. Spielen da ein katholisches Lied oder irgendwie sowas, ja. Statt Fuchs, du hast die ganz gestohlen, kommt da halt irgendeine. Was wäre denn dann gewesen, ja? Das hätte auch ein Bohai gegeben. Um auf diese britischen Scheine zurückzukommen, da war auch ein Teil der Argumentation, dass ich glaube, Hindi wohl im alltäglichen Leben nicht mit Tierprodukten umgehen dürfen. Deswegen können sie diese 5-Pfund-Scheine jetzt nicht hernehmen oder was. Das heißt, die nehmen auch keine Leder und so, haben die auch alles nicht. Okay. Keine Ahnung. Also das ist, dann ging die Argumentation, da hat irgendwer gesagt, ja, aber Plastik wird aus Erdöl gemacht und Erdöl ist unter Umständen einfach über Jahrmillionen verwandeltes fossiles Tiermaterial. Also wo fange ich an, wo höre ich auf? Und da ist ein Kreuz drauf Diskussion, vor ein paar Jahren hat es irgendwie geheißen, weil ich glaube Real Madrid irgendwie so einen arabischen Großsponsor hat, haben die aus ihrem Vereinsemblem oben das Kreuz rausgenommen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie da dann für den Halbmond eingesetzt haben. Was ist denn eigentlich aus dieser Kruzifix-Debatte geworden in Bayern? In den Schulen hängt weiterhin das Kruzifix über der könnte ich gar nicht sagen. Türstock, oder? Ich muss meine Freundin fragen. Das kennt ihr Hessen ja nicht, gell? Nee. Ich glaube, wir peitschen auch noch aus. Das ist gut so, ja. Nee, ich weiß es nicht. Also, aber auch das. Aber das ist, ich finde das mit dem Kruzifix ist vielleicht gar nicht so schlecht, um da nochmal in diese Debatte auch irgendwie. Weil du könntest natürlich sagen, was regt ihr euch denn alles auf? Aber genauso gut könnte man sagen, was regt ihr euch denn alles auf? Tut's doch runter. Und nein, nee, das sage ich ja gerade eben, ja. Also ich finde, das gehört halt. Die Anwendung von ausreichend Menschenverstand dazu. Ja, und ja, die Frage ist doch, muss jegliche Meinung und das Bedürfnis jeglicher Minderheit irgendwie berücksichtigt werden? Dann so. Also, wenn man sagt, okay, jetzt hier mit den Hindi in Großbritannien, wie viel Prozent der Bevölkerung sind das? Kleiner 10% mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall. Also ist halt die Frage, ja, gilt da das Wohl der Mehrheit? Muss man alles berücksichtigen? Also ist halt einfach so eine Grundsatzfrage, ja. Und auch jetzt mit den Veganern, wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind Veganer? Also ich denke, grundsätzlich Demokratie wäre es jetzt tatsächlich. Ja, wo ist das Maß, ja? Also, ich meine ja gerade, da kann sich natürlich unter demokratischen Grundsätzen eine Interessensgruppe bilden, die dann versucht, ihre Interessen, was weiß ich, die Tierfreunde-Partei oder was auch immer, die kann versuchen, mehrheitliche Aspekte oder Mehrheiten irgendwie zu gewinnen unter demokratischen Grundlagen. So würde das eigentlich schwarze funktionieren. Schwarze Panther oder was? Oder graue Panther? Graue Panther. Und was war die Autofahrerpartei? Asoziale Pogo-Partei Deutschland. Ja, genau. Habt ihr das, da muss ich jetzt kurz einhaken, habt ihr das gesehen jetzt hier, die Partei oben aus Hamburg, weißt du, die Satire-Partei, die aber auch im Europaparlament sitzt, der Martin Sonneborn, die hatten jetzt, als es um die Bundestagswahlen ging, hat auch der Martin Sonneborn seinen Vater da aufgestellt. Ja. Sind die so meine Einigkeit und Recht und Freizeit. Ja, der hat niemand was getan, der hat keinen Dreck am Stecken, das war der Slogan. Ja. Wählt mein Vater, der hat keinen Dreck am Stecken. Ja. War echt gut, ja. Ja, Entschuldigung. Nee, nee. Ja, Prinzip, also ich gebe dir schon recht, klar, das, darüber kann es laufen und es muss halt nie irgendwie, also ich sag ja auch, man muss irgendwie auf die, auch auf Minderheiten Rücksicht nehmen und so, alles gut, aber irgendwie, also manchmal muss halt doch dann gesagt werden, okay, hey, das ist jetzt so ein kleiner Teilaspekt der Bevölkerung, den das betrifft, das kann halt jetzt, da kann jetzt nicht Rücksicht drauf genommen werden. Jetzt. Ich meine jetzt bei dir hier in der Kindergarten-Elternbeirat, da seid ihr vielleicht, ich würde jetzt mal vorsichtig schätzen, sagen wir mal 10 Leute im Elternbeirat, wenn es überhaupt so viele sind. 6. 7. So. Also, however, da ist natürlich dann, wenn ihr 7 Leute seid, ist eine Stimme dagegen, sind ja schon 14%. Da könnte man vielleicht in Anführungszeichen einzelne Minderheitenstimmen durchaus auch prozentual berücksichtigen. Aber je größer die Gruppe wird, umso weniger sind eigentlich Einzelstimmen, sag ich jetzt mal, für die Gesamtmeinung relevant. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht der Punkt, ja? Dass du Minderheiten berücksichtigst und schützt und sozusagen dafür sorgst, dass die nicht unter die Räder kommen, das ist doch ein ganz einfaches demokratisches Prinzip. Ich glaube, da hätte ich auch überhaupt kein Problem damit, sondern das Interessante ist ja, wenn sozusagen die Political Correctness oder der Minderheitenschutz dann so komische Blüten treibt, ja, wie, keine Ahnung, ein Lied tut mir als Veganer weh. Übrigens, ich muss das vielleicht noch ein bisschen abmildern, dieses Lied, das wird alle 6 Wochen geändert. Ja, also das wird sowieso geändert. Also das ist dann, das ist dann wie bei meinen Kindern rum, wenn ich sage, jetzt spielst du damit und nachher darf der andere damit spielen. Ja. Haben wir mal wieder über Limburg geredet, ist doch gut, ja. Ja, ich finde das schon wichtig, ja, irgendwie. Ja. Sich mit Limburg zu beschäftigen. Nee, nein, ja, das natürlich auch. Nee, aber so den Kompass einfach irgendwie nochmal so regelmäßig zu norden, ja? Einfach zu gucken, bin ich noch auf der richtigen Spur unterwegs? Bin ich noch in der Lage, irgendwie Dinge, die ich lese, richtig einzuordnen? Oder drehe ich nicht eigentlich schon vollkommen am Rad wie alle anderen auch, weil irgendwie unsere, keine Ahnung, Medienökonomie so funktioniert oder wir es einfach noch nicht gelernt haben, wie man ordentlich mit sozialen Netzen umgeht und dass man halt irgendwie andere Leute online nicht anpöbeln darf und solche Sachen, ja. Naja, aber das soziale Netzwerk ist jetzt meines Erachtens aber in dem Moment eigentlich bloß das Trägermedium, mit dem die Meldung an den Bürgermeister herangetreten. Der hätte ja auch bei der Bürgersprechstunde das Gleiche sagen können. Ja, genau, da bin ich mir nicht so sicher, glaube ich, hätte er das gecheckt. Aber da kommt dann, gut, dann vielleicht weil dann persönlich, das ist immer, wenn ich etwas schreibe, kommt es immer anders rüber, wenn ich es persönlich sage. Ja, aber der Punkt ist. Ja, ich glaube, es ist schon die Sichtbarkeit, genau, die du in den sozialen Medien hast. Das kriegen ja viel mehr Leute mit, ja? Wenn da einer in die Bürgersprechstunde geht. Das kriegt dann Sinn, wie viele Leute sind oder, in der Bürgersprechstunde. Oder wenn du einen Brief schreibst, ja, oder keine Ahnung. Ich glaube schon, dass das Facebook da, dass er da halt gedacht hat, oh fuck. Aber bevor es jetzt hier einen Shitstorm gibt. Gibt es denn, apropos Shitstorm, gibt es denn da irgendwie, ich meine, die hat. Gute alte Scheiße-Sturm. Die hat das ja gepostet, aber da das wird wahrscheinlich dieser Post selber wird ja auch kommentiert worden sein von anderen Usern. Gibt es denn da irgendwie jetzt was, keine Ahnung, der Bürgermeister kann darauf reagieren, aber trotzdem haben da bestimmt 1000 andere Leute. Das hat die gute Frau schon lange wieder gelöscht. Aber ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, ich habe es nicht verfolgt. Weil, aber allein daran, wie die Reaktionen darauf sind, das wäre ja nochmal eigentlich so ein Sensor irgendwie, ja, ja, um zu sehen, ist es jetzt irgendwie gut darauf zu reagieren oder ist es Mist darauf zu reagieren? Oder? Ja. Ich glaube, das stand hier nicht wirklich drin. Ich habe es nicht verfolgt, deshalb kann es auch nicht sagen, ja. Aber ich wäre schon mal an, auf jeden Fall. Also. Ja. Nee, ich krieg's jetzt leider auch nicht hin. Auf die Schnelle. Ich glaube, es stand auch nicht da. Ja, da werden sich schon genug Leute drüber ausgelassen haben, kannst du auch von ausgehen. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja. Aber so generell. Limburg halt, gell? Ja, Limburg halt. Stadt. Die Weltstadt mit Herz, ja. Ach, ihr seid das? Ja, ja, genau. dachte mir die ganze Zeit, ich kenne den Slogan irgendwoher. Ja, ja, ja. Limburg. Limburg ist das, ja. Die Welt zu Gast bei Freunden. Genau. Mhm. Ja. Schildbürgerstadt Limburg. Ja. Geht einiges, ja. Gibt's mit Sicherheit schönere Themen, die mit Limburg populär werden. Ja, vor allem, wir haben jetzt gerade eine Menge Hörer verloren. Alle Limburger, alle Veganer. Ja. Alle Füchse, alle Gänse. Ach nein, die nicht. Die sind ja wieder neu. Die sind jetzt am Start wieder. Die Füchse. Was schaust du denn, Jens? Ja, ich überlege gerade, ob ich gleich ein neues Thema anhauen soll. Aber ich glaube, ich bin erst der Meinung, dass ihr mal hier... Nee, du kannst auch einfach... Der Wastel will, glaube ich, über Reisen reden. Ja, wir können auch später über Reisen reden. Das ist ein leichtes Thema. Ich wollte auch über Reisen reden. Ja, dann lass uns doch mal hier über Reisen reden. Aber ich möchte nicht über Reisen reden, sondern über das Reisen. Das ist für mich, also über das Reisen, wie ihr es bevorzugt zu reisen oder was ihr bevorzugt. Als kurze Vorgeschichte, ohne dass das eigentliche Thema sein soll, wir waren gerade im Urlaub, 2 Wochen in Kuba und haben da fast ausschließlich über Airbnb, also so bei wirklich Privatfamilien gewohnt. Und waren dann aber die letzten 2 Tage in so einem All-Inclusive-Hotel. Und da hast du halt, das ist ein Teil, der gesagt, da hast du halt dieses an der Bevölkerung dort und weit ab der Bevölkerung zu wohnen unter lauter anderen Touristen, hast du so direkt diametral gegenübergestellt. Mhm. Und da habe ich mir meine Gedanken und Gefühle dazu gemacht. Das war das eine. Und das andere war, dass wir durch Kuba eigentlich die ganze Strecke mit dem Taxi gefahren sind, weil es zum einen bedeutend günstiger war, als selber mit dem Mietwagen zu fahren, und zum anderen mit 2 Kindern und Gepäck und tralala bedeutend praktischer, als wie jetzt halt irgendwie mit Bussen zu Zentralen irgendwie, ja, Verladestationen irgendwie hinzureisen. Hm. Und auch da habe ich mir ein Stück weit irgendwie überlegt, ob ich das bevorzuge oder nicht, ob ich das gut finde, ob ich das wieder tun würde und so weiter und so fort. Und da wollte ich einfach von euch wissen, ob es eine Art von Urlaub gibt, die ihr bevorzugt. Eine Art von Reisen. Eine, ja. Also genau. Es geht schon um das Reisen an sich. Aber nicht die Destination, sondern wie der Urlaub gestaltet ist. Genau. Das Reisen auf der einen Seite, also die Art des Fortkommens, mhm, und auf der anderen Seite die Art der Unterkunft, beziehungsweise wie nah will ich an die Bevölkerung ran, unter Umständen, unter Verlust von irgendwelchen Convenience, ja. Ich finde das erstmal lustig, dass du auch jetzt in Kuba warst, also das wusste ich ja, aber jetzt, als ich nach Weihnachten und im Urlaub wieder zurückkam ins Büro, hat sich herausgestellt, dass auch noch 2 Kollegen, auch unabhängig voneinander, auch zur gleichen Zeit in Kuba waren, so mehr oder weniger wie du jetzt auch, ja, ein bisschen früher, ja. Mhm. Das ist jetzt anscheinend der Hype. Und was die meinten, es wäre extrem teuer geworden, ja, Kuba. Also keine Ahnung, ich war davor nicht dort, ich kann es nicht beurteilen. Ja, aber es wäre teuer, also. Mei, der Flug ist nicht nachgeschmissen, das ist klar, aber, nee, aber auch so vor Ort und so. Also wir sind, sag ich jetzt mal, ungefähr 1400 Kilometer mit dem Taxi gefahren. Das hat alles in allem 500 Euro gekostet. Das, sag ich jetzt mal, ist durchaus für diese Strecke im Rahmen des Erträglichen. Also das hättest du für 2 Wochen Mietwagen wahrscheinlich auch fast gezahlt. Also ja, in einem normalen Land, wobei da dort die Mietwagen extrem teuer sind, aufgrund dessen, dass es halt einfach so gut wie keine gibt. Und von den Unterkünften her, haben immer zu viert quasi im Doppelzimmer mit 2 großen Betten, also was sind die dann, King Size oder was, ja, haben wir immer so um die, ja, zwischen 25 und 30, ja, umgerechnet Euro für die Übernachtung mit Frühstück gezahlt. Für euch alle oder pro Person? Nee, für uns alle. Ja, gut, das war und das ist jetzt nicht das, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, das ist jetzt extrem teuer. Nee, das ist günstig dann. Ja, aber so Reisen, also ich habe schon eigentlich ähnliche Reisen auch so gemacht, wie du jetzt das beschrieben hast. Das ist auch eher so, wie ich mir eigentlich einen Urlaub vorstelle. Das heißt, ich versuche eigentlich schon, wenn ich irgendwie in Land komme, versuche ich mir das schon anzuschauen. Ich schlafe bei Privatpersonen, habe ich jetzt so noch nicht gemacht. Also, aber durch dieses Airbnb ist das ja auch erstmal so richtig aufgekommen, dass du das auch relativ einfach managen kannst. Genau. Also das ist halt der Unterschied. Punkt. Also früher hast du das halt irgendwie anders managen müssen. Das heißt, die Verlegenheit bin ich jetzt noch nicht gekommen oder habe es noch nie ausprobiert. Also und ich habe zwar jetzt schon ein, zwei Mal was über Airbnb gebucht, aber dann nur in Deutschland und dann immer so eine ganze Unterkunft. Mhm. Also dann war das eigentlich unproblematisch, weil ich finde schon den Aspekt, ich weiß nicht, wie war das denn dann in der Unterkunft? Hattet ihr dann ein Zimmer und habt euch das Bad mit der Familie geteilt? Nee. Du hast dann eigentlich immer ein eigenes Bad auch gehabt. Also war wie eine Ferienwohnung oder was? Ja, im Prinzip halt wie Zimmer mit Bad. Wie ein Hotelzimmer mit eigenem Bad. Okay, also. Aber es war in der gleichen Wohnung drin, in der auch die Familie gelebt hat, oder? Oder war ja, je nachdem, also mal so, wir waren ja bei verschiedenen Dingen. Ja, also ja. Die einen hatten irgendwie hinten einen Anbau dort, den sie halt dann ausgebaut haben. Die anderen haben irgendwie eine Wand ins Haus eingezogen. Auf der einen Seite warst du und auf der anderen Seite waren sie. Oder, ja. Aber es war nicht so, dass du jetzt irgendwie bei denen durchs Wohnzimmer marschiert bist und dann hinten hast du ein Zimmerchen gehabt und dann dir das gleiche Bad gerät. Sowas bei uns nicht. Vielleicht gibt es die auch, aber hatten wir jetzt so nicht. Ja. Ja, weil das muss ich sagen, also das wäre jetzt auch nicht meine präferierte Variante, also das Letztere, was du beschrieben hast, also so jetzt, wenn du so Privatsphäre hast, also dass du wirklich dein eigenes Bad, dein eigenes Zimmer und so hast, ja, finde ich das auch nicht schlecht, aber dann ist es ja letztlich, hat das ja so einen Ferienwohnung-Charakter so ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ja. Sprichst du Spanisch oder die Elli? Nein, die Elli, die spricht perfekt Spanisch. Das war für mich Fluch und Segen gleichzeitig, weil Segen, weil du halt einfach die Kubaner sprechen, also viele kein Englisch oder nur ganz rudimentär Englisch. Ja. Und von daher kommst du halt mit Spanisch einfach unglaublich weit und ohne Spanisch kommst du auch dahin, wo du willst, aber lässt dazwischen halt ein paar Sachen irgendwie aus. Und schlecht für mich war halt einfach, dass ich mich in diesem Urlaub lange Zeit einfach nicht unterhalten konnte mit, ja. Mit sag ich mal, den Einheimischen. Und das hat mir persönlich, es hat mir gefehlt einfach, ja, weil ich mich halt, weil ich mich gerne halt auch mit den Leuten dann irgendwie unterhalte. Und ich habe dann zwar schon zu erleben sagen können, ja, frag mal dieses, frag mal jenes oder so, ja. Aber das ist nicht richtige Konversation, wie du sie eigentlich führen würdest. Ja, weil das wäre jetzt ja die Frage, der charmante Aspekt jetzt an diesem Airbnb mit bei Familien wohnen, ist ja praktisch, dass du, wenn das auch die Familie will oder der Vermieter, dass du mal so ein bisschen wirklich mit den Locals in Kontakt kommst und das nicht nur irgendwie so ein Smalltalk an der Bar irgendwo ist, sondern dass du vielleicht auch wirklich mal Chance hast, wirklich einen Einblick zu bekommen in das Leben da vor Ort, in dem Land, in dem du dich dann bewegst. Was halt schon cool ist, wir waren ja mit Kindern unterwegs und wenn du zwei Kinder und davon ein blondes Mädchen halt, das öffnet dir Tür und Tor. Ja. Das ist echt, also wir hatten es teilweise in der einen Unterkunft, wo die quasi die Tochter vom Betreiber, die war Ende 20 oder was, die hat sich dann irgendwann meine Tochter geschnappt und war irgendwie weg und wir, keine Ahnung, wo ist sie jetzt, und war sie beim Nachbarn drüben und hat unsere Tochter hergezeigt und die wohnt hier jetzt bei uns gerade und das ist halt wie eine Madonnenfigur, so klein und blond. Und sich hergetragen. Ja. Aber also, wir waren, wann war das? 2007, glaube ich, waren wir in Vietnam und da haben wir bei so einer mehrtägigen Bergtour, da waren auch zum Beispiel immer, damals hieß das noch Homestay. Und da hast du wirklich bei den Familien dort gewohnt und hast halt auch mit denen gemeinsam Abend gegessen. Ja. Und das ist schon nochmal auch was ganz anderes. Das war jetzt zwar in Asien, wo die sehr, sehr, im Gegensatz zu den Mittelamerikanern, sind so Asiaten aus so Bergdörfern in Vietnam unglaublich zurückhaltend und keine Ahnung, und das ist ein ganz vorsichtiges Antasten und aber trotzdem ist das schon nochmal, das ist dann nochmal ein ganz anderer Grad von, dass du da, sag ich mal, in der Familie irgendwo ein Stück weit drin bist. Ich meine, du bist immer nur Passagier, das ist klar. Du, von der Illusion, dass du jetzt irgendwie tief in die Kultur eindringst oder was, von dem kannst du gerade verabschieden. Kannst du dich verabschieden. Das wird so nicht funktionieren. Ja, ja. Da musst du lang dort wohnen und alles. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass du bedeutend näher dran bist, als wenn du irgendwie im All-Inclusive-Hotel mal mit dem Barkeeper dich über den Mojito austauscht. Ja, ja. Ja, also von daher, ich finde es auch den auf jeden Fall spannenderen Urlaub. Auch gerade dieser Aspekt des Reisens innerhalb des Landes. Also, was ich halt immer merke. Wollte ich gerade fragen, wie steht ihr denn eigentlich zum Rumreisen? Also sozusagen. Das wäre der nächste. So eine Rundreise. Ja. Also ich finde das halt, mag das eigentlich gerne, wenn du irgendwie während eines Urlaubs halt dann mehrere Stationen hast. Also das einmal relativ lange im Urlaub gemacht, da war ich mit meinem Bruder mal Kalifornien, Nevada so unterwegs. Das ist halt so der Klassiker, das fand ich angenehm. Der Punkt ist halt, ich finde, du musst halt immer so die Balance finden zwischen möglichst viel sehen und noch einen gewissen Erholungseffekt behalten. Also gerade wenn du selbst mit dem Auto unterwegs bist oder auch wenn du öffentlichen Transportmittel nutzt, finde ich halt, damit du wirklich auch einen Erholungseffekt hast, habe ich das immer so gemacht, dass ich dann, und jetzt in den USA zum Beispiel, hatten wir dann zwischendrin immer mal Stationen, wo wir dann mal 2 oder 3 Übernachtungen hatten und nicht immer nur jeden Tag reisen, ja, weil dann ist es halt auch anstrengend, wenn du dann jeden Tag irgendwie 6 Stunden im Auto sitzt oder sowas, dann geht auch dieser Erholungseffekt verloren, ja. Also, wie habt ihr das gemacht? Wie viele verschiedene Stationen hattet ihr jetzt in Kuba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 20 Tagen? Nee, 14. 2 Wochen. 2 Wochen. Also jeden zweiten Tag praktisch. Ja, wo, ja, kannst du so nicht sehen. Wir hatten halt, sag jetzt mal, Wegunterbrechungsstationen, wo du halt einfach abends hin übernachtet, morgens weiter. Ja. Einfach, weil du nicht, keine Ahnung, von A nach B mit den Kindern, ich kann nicht 8 Stunden am Stück Auto fahren. Ja. Drehen die durch. Sie sind so schon teilweise was. Egal. Und dafür hatten wir aber dann andere Dinge, wo wir dann halt 2 und 3 Tage waren, wobei wir da dort auch nicht 2 und 3 Tage vom Rumreisen gechillt haben, sondern dann haben wir halt da vor Ort irgendwie, keine Ahnung, wir waren mal auf einer Pferdetour, ja, wo die Kinder halt Horseback Riding gemacht haben. Das große Ding irgendwie war, oder keine Ahnung, mit so einem Zug von der Jahrhundertwende irgendwie die Zuckerrohrplantagen gefahren oder so Geschichten. Also schon wirklich auch, dass halt immer zumindest ein bisschen was los ist und weniger eigentlich, dass du jetzt so irgendwie rumhängst. Das kannst du, also mit den Kindern einfach nur rumhängen, ist schwierig. Wobei es am Strand relativ gut geht, wenn die eine Schaufel und einen Eimer haben, dann können die auch den ganzen Tag vor sich hin buddeln. Ja. Wobei ich jetzt ein persönliches Gefühl habe, auch wenn da dort wirklich schöne, wir auch an wirklich schönen Stränden 2, 3 Mal waren, sage ich jetzt aber persönlich, ich muss nicht nach Kuba oder sonst irgendwo hin, damit ich mit den Kindern am Strand bin und da buddeln kann. Also damit ich einen Haken auf die Liste setzen kann. Das ist Quatsch. Ja. Also wir fahren ja im September wieder für 2 Wochen nach Sardinien ins familiäre Ferienhaus. Das ist von deinem Schwager, oder? Schwägerin, ja. Genau. Sehr schön, war ich auch schon. Und also wir werden dort wahrscheinlich... Im Norden, oder? Ja. Wir werden dort wahrscheinlich 2 Wochen Strandurlaub machen. Strandurlaub? Ja, klar. Also ich habe ja nicht grundsätzlich was gegen Strandurlaub. Ich sage bloß, die halbe Welt im Strandurlaub zu machen. Ja, genau, ja. Also da bin ich auch so, ja. Wir waren ja letztes Jahr in den USA für 3 Wochen, 3,5 Wochen. Da waren wir schon auch irgendwie 2, 3 Mal irgendwie am Strand. Also von Seen. aber klar, ich meine, es gibt einfach viel zu viel zu sehen. Aber wenn du irgendwie 10, 11 Stunden fliegst, als dass du dich jetzt irgendwie mit einem Schaufel und einem Eimer irgendwie 2 Wochen lang an den Strand haust. Ja. Also ich bin ja relativ skeptisch, was dieses Rundreisen angeht. Weil ich einfach gemerkt habe, wie anstrengend das ist. Wir haben 2010 hatten wir so eine Ostküsten-Amerika-Rundtour. Da war die noch zu zweit. Da waren wir noch zu zweit. Ja. Das hat auch 3 Wochen, glaube ich, gedauert. Und davon waren wir 2 Wochen auf Achse. Selbst und nach gefahren. Selbst gefahren, ja. Also eigentlich fast jeden Tag. Unterschiedlich lang, ja. Zwischen 2 Stunden bis 6 Stunden. Und nach den 2 Wochen war ich echt so, dass ich mir gedacht habe, oh geil, jetzt haben wir noch eine Woche an einem Ort. Wie cool, ja. Einfach mal irgendwo einfach sein und nicht immer dieses ständige Ankommen, losfahren. Ja, das ist es halt. Du musst halt, das ist echt so ein Drahtseilakt. Genau. Ja. Da musst du schon irgendwie schon mal so längere Zwischenstopps einplanen. Und das Gleiche hatten wir dann, wir haben 2011 haben wir so eine Katalonien. Wie heißt unten nochmal in Spanien, Südspanien? Andalusien. Andalusien, genau, haben wir so eine Andalusien-Rundtour gemacht, so Granada, Sevilla, keine Ahnung, mir fallen gerade die Orte nicht ein. Okay. Und da haben wir so 2-3 Tage Stationen gemacht. Aha. Das war gerade so grenzwertig für mich, muss ich sagen. Also ich wäre gerne irgendwo länger geblieben. Weil ich das, glaube ich, einfach für mich, ich muss ein bisschen erst reinkommen in Situationen. Dass du so ein bisschen mich überfordert einsetzt oder was, oder? Na, gar nicht, dass die Erholung einsetzt, sondern dass ich mich irgendwo wie soll ich das sagen? Dass ich so ein Selbstverständnis entwickle, dass ich an einem bestimmten Ort bin. Aha. Dass ich sozusagen nicht alles in mich, dass ich Sachen aufsaugen kann, die nicht einfach nur auf mich einprasseln. Ja, also dass ich bewusst etwas erleben kann und nicht einfach nur erschlagen werde von Eindrücken. Ich glaube, ich bin da tatsächlich so. Ich habe immer das beste Beispiel, die Caro fragt mich zum Beispiel immer nach, ich habe den ersten Bissen noch nicht mal runtergeschluckt, da fragt sie immer, und wie schmeckt's? Ach so. Und die meint es ja echt lieb und nett, aber ich kann darauf nicht antworten. Wenn mich jemand nach 2 Sekunden fragt, wie es schmeckt, das weiß ich noch nicht. Ja, ich brauche einfach immer, bis ich so Eindrücke verarbeitet habe. Und deswegen bin ich da echt kein Freund von diesem Tag 1 hier, Tag 2 dort, Tag 3 wieder woanders und Tag 4 am anderen Ende. Aber musst du die just in dem Moment ad hoc verarbeiten oder kannst du auch dir, sag jetzt mal, 3 Tage lang Eindrücke reinpfeifen und dann mit 2 Tagen irgendwie Ruhe die sich setzen lassen? Boah, keine Ahnung, habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ich habe aber schon häufig das Gefühl, dass ich erst so ein Gefühl für den Ort haben muss, an dem ich bin. Aber also die Frage stellt sich mir dann schon, ob ich das Gefühl für den Ort innerhalb von 2 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen oder erst nach 2 Monaten oder sowas irgendwie. Das ist sicherlich qualitativ nochmal was ganz anderes, ja. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass ich Sachen einfach grundsätzlich anders wahrnehme, wenn ich da ein 2., 3. und 5. Mal dran vorbeigelaufen bin, als wenn ich nur einmal dran vorbeilaufe. Also du warst ja auch, ich weiß nicht wie lange, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr in den USA. Ja. Ja. Dreivierteljahr, 10 Monate. Ja. Das ist ja grundsätzlich was ganz anderes wie ein Urlaub. Ja. Und kriegst du da, sag jetzt mal, in irgendeiner Art und Weise, hast du das Gefühl, da kriegst du bedeutend mehr von dem, nennen wir es mal Spirit, irgendwie mit? Oder da fängst du dann an, irgendwie ein Teil der Gesellschaft zu werden, oder bist du da, hast du das Gefühl, auch nach dieser Zeit immer noch Passagier? In den USA? Generell, also du, für dich ist es, sagen wir mal bei dir in den USA, also. Ja, ich glaube, es kommt nicht sehr stark aufs Land an, ja, aber ja, sag mal. Glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, in den USA kann ich schon Motivationen nachvollziehen und das auch irgendwie einordnen, was die so machen und wie die so denken und was die so tun. Das ist immer die Frage, die ich mir stelle, ob ich das kann oder ob ich mir einbilde, das zu können. Also ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Situationen. Jetzt waren der Jens, du und ich, wir waren ja alle, du warst ja auch längere Zeit in Schweden. Mhm. So, ich war in Finnland längere Zeit, ich war dann nochmal in Malaysia, aber fangen wir mal mit Schweden und Finnland und USA an. Waren wir ja alle jeweils Studien im Studium und waren dann auch in einem universitären Umfeld unterwegs. Mhm. So, das hat halt für mich einen ganz anderen Charakter gehabt als zum Beispiel die Zeit, wo ich war 7 Monate knapp in Malaysia und habe dort ein Praktikum gemacht bei einem Unternehmen. Und das waren ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. So. Also weil in Finnland war es eben so, haben wir in einem Student Village gewohnt. Das waren die ganzen internationalen Austauschstudenten, waren da praktisch in dem Student Village. Um es kurz zu machen, Halligalli Drecksau. Halligalli Drecksau, ja. Natürlich hast du irgendwie so ein bisschen, wir hatten auch, ich habe ja auch noch gute Freunde in Finnland, wir haben auch Kontakt zu den Locals gehabt, aber das war schon sehr so halt diese internationale Gang, ja, wir sind halt in Finnland, das hätte auch genauso gut halt in Riga, Estland, wo auch immer sein können, ja. Das hat dann halt, da hast du halt nicht so den Zugang zu der Local-Bevölkerung bekommen, ja. Mhm. Weil du halt nicht so viel mit Locals zu tun hattest. Malaysia war da anders. Da waren wir natürlich auch irgendwo, waren da auch etliche deutsche Praktikanten, ja, und natürlich auch, es ist Siemens, war ich da, waren auch etliche deutsche Mitarbeiter, klar. Aber wir hatten halt auch viel Kollegen, die lokal halt waren, die halt chinesische Malays waren oder indische Malays. Und dann hast du mit denen auch was gemacht, was halt bei denen daheim mal zum Essen eingeladen. Ich glaube, ich war einmal auf dem Geburtstag von einem. Wir haben da zum Beispiel Ramadan zusammen gefeiert und so weiter. Also da war ich viel mehr lokal verankert, als das jetzt in Finnland der Fall war. Ja, ja klar. Wobei natürlich da auch die Kulturen, halt die malaiische oder die asiatische Kultur ist ja viel weiter weg von unserer deutschen als die finnische Kultur. Ja? Also da ist ja, hast du ja mit Finnen hast du viel mehr gemeinsam Hintergrund als Westeuropäer, ja. Wobei ich zum Beispiel in Schweden mehr mit, sag ich jetzt mal, nicht schwedischen Kulturen, sprich anderen Austauschstudenten. Ja, genau, war bei mir auch so, ja, ja, klar. Also keine Ahnung, du hast dann in der WG, ich habe mit Franzosen, mit Finnen, mit Indern, ja, alles Mögliche zusammen gewohnt. Das mit den Schweden selber war halt irgendwie schwierig in Kontakt zu kommen. Ich glaube auch grundsätzlich, dass es, sag ich jetzt mal, Völker gibt, mit denen du leichter und schwerer in Kontakt kommst, wobei das nichts über die Intensität des Kontakts am Ende des Tages aussagt. Ja. Also ich glaube, die Finnen, die bei mir in der Wohnung waren, also mit denen, da haben wir uns mit Handzeichen und Nicken verabschiedet. Das war wirklich, das waren so, wie man sich vorstellt, so Parade-Finnen, die haben kein Wort gesagt. So unglaublich. Also da hast du echt gedacht, wenn die irgendwie gehörlos sind, das stellst du frühestens bei der Musterung fest. Also. Meinst du, weil sie beim IKG nicht? Ja, keine Ahnung. Nicht reagieren. Der wird bei der Trauung wird Nicken akzeptiert. Oder so. Passt schon, weiter geht's. Ja. Oh, ein emotionaler Kollege. Ja, wohingegen dann, also das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, also wie reist du und wo kommst du unter? Und dann für mich wäre der dritte Aspekt, könnt ihr euch vorstellen, alleine zu reisen? Und habt ihr das schon gemacht? Wäre das was ihr wolltet? Ich komme jetzt alleine. Ganz alleine. Ich komme jetzt deshalb da drauf, weil wenn wir jetzt darüber haben, kommst du schnell mit Leuten ins Gespräch. Ich war 2014 auch wieder in den USA, wieder in Kalifornien, weil ein guter Freund von mir aus Kindheitstagen geheiratet hat und er lebt in den USA. Mhm. Ich war Trauzeuge und die kommen ursprünglich oben Region San Francisco, aber haben in Palm Springs geheiratet, bei Las Vegas, bei Los Angeles. Und da war es eben so, die Hochzeit war irgendwie Freitag, haben praktisch, also San Francisco ist ja oben im Norden von Kalifornien, ja, und ist ganz unten, also die haben da irgendwie ein schönes Hotel gehabt und keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall war die Hochzeit, ging so Freitag los und ging so mit allem drum und dran bis Montag. Also, weißt du, mit vorher so mal Abendessen zusammen und so. Und danach sind die... Wie hörst du? Ja, keine Ahnung. Also Rehearsal gab es nicht, doch Wedding Rehearsal gab es, ja. Das stimmt, ja. Am Montag sind die dann zum Honeymoon abgedüst und ich bin aber erst donnerstags praktisch hingeflogen oder ich kam freitags morgens an oder sowas und ich habe gesagt, ich fliege nicht montags abends, ich bin jetzt nicht um die halbe Welt geflogen, um dann hier 3 Tage vor Ort zu sein und habe halt gesagt, ja, okay, was machst du denn jetzt? Und habe halt gesagt, okay, dann bleibe ich noch 5-6 Tage länger. Jetzt kannte ich Kalifornien schon, weil ich mit meinem Bruder unterwegs war, habe mir dann nochmal andere Städte angeschaut, war dann aber alleine unterwegs, ja, weil ich halt zur Hochzeit auch alleine angereist bin. Von die deutsche Seite, die Familie, die waren alle schon vorher da, die hatten also praktisch das andersrum gemacht, die haben halt gesagt, wir fliegen rüber, verbringen dort Zeit und fliegen dann nach der Hochzeit zurück. Das ging bei mir damals nicht, weil ich da beruflich so eingespannt war und ich fand das dann mit den Amis, wenn du da allein unterwegs bist, abends in der Bar kommst du schon überall locker ins Gespräch, ja. Aber mir war das, also ich habe gemerkt, für mich ist es nichts, alleine reisen zu gehen. Zumindest nicht in so einem Land. Also ich glaube, vielleicht, wenn du jetzt in so einem Backpacking-Paradies unterwegs bist, wie Thailand oder Australien oder so, und steigst dann auch in den Backpacker-Unterkünften ab, dann lernst du natürlich schnell Leute kennen, mit denen du weiterreisen kannst. Aber ich bin da halt, ich war dann da im Sequoia National Park, ich war in Santa Barbara, weil ich das noch nicht kannte und habe mir dann auch mal ein bisschen in Santa Barbara mal ein schöneres Hotel rausgelassen, weil ich gedacht habe, na gut, jetzt bist du allein unterwegs, dann kannst du ja auch mal ein schönes Hotel irgendwie leisten und ansonsten halt in so, hier, wie heißt das, Super 8, in diesen Motels, ja. Das war schon gedacht, der Kai ist im YMCA untergegangen. YMCA. Und ich habe halt gemerkt, dass mir das nicht so getaugt hat. Also dieses alleine unterwegs sein. Also was ging denn da in deinem Kopf ab den ganzen Tag? Ja, eben, genau, das ist ja das. Also was machst du den ganzen Tag? Also, ja, du kannst es doch jetzt beantworten. Ja, ja, klar. Also das habe ich mir im Vorfeld gefragt und dann war ich dann, was habe ich gemacht? Ich bin dann da, müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, ich bin erst in Sequoia Nationalpark gefahren und war halt da wandern. Okay. Ja, aber jetzt sag mal, was du gedacht hast. Ja, du hast halt über Gott und die Welt nachgedacht irgendwie, ja. Das war nicht gut, oder? Doch, du kamst halt mal ganz gut runter. Das war damals, habe ich dann danach so ziemlich entschieden gehabt, glaube ich, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, dass ich den Job kündige und dass ich nach München ziehe. Irgendwie, das kam da, das war da schon, okay. Das war, also von daher war das mal ganz gut, weil du hast wirklich. Also du hast so richtig so einmal Hirn durchgeblasen Blasen, ja. Und neue Gedanken eingeschnüffelt. Ja, ja, genau. Also ja. Du hast dich bisher dann gezwungen, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Ist man das? Hast du nicht den ganzen Tag irgendwie Podcasts gehört oder Hörbücher und? Ja, schon viel auch. Ja, also ja. Das denke ich mir nämlich immer. Das würde ich nämlich, das mache ich eigentlich immer. Ja, ich bin eigentlich nie mit mir allein. Ich habe immer jemanden im Ohr. Ja, aber wenn ich zum Beispiel, wenn du jetzt da im Nationalpark unterwegs warst, da habe ich jetzt halt keine Kopfhörer aufgesetzt und da bin ich da 3-4 Stunden wandern gewesen oder 5. Da habe ich dann schon mal die Musik ausgehabt oder die Podcasts und so. Okay. Also von daher war das schon ganz gut, aber was halt fehlt, finde ich, wenn du alleine unterwegs bist, du hast ja niemanden, mit dem du das teilen kannst abends. Also irgendwie ist ja das Schöne auch nochmal, ah, guck mal, heute haben wir das und das gemacht und so. Und das fand ich halt da. Das ist wahrscheinlich die Quelle für viele Reiseblogs. Ja, wahrscheinlich. Ja, dass irgendwie Leute, die irgendwie unterwegs sind, alleine unterwegs sind, dass sie das irgendwie nochmal reflektieren müssen, dann hast du halt das Netz und kannst es dann dort nochmal irgendwie. Also was ich schon auch schwierig finde, egal ob du jetzt, also alleine ist es wahrscheinlich noch schwieriger, wobei ich es auch zu zweit irgendwie schwierig finde, wenn du rumreist, wenn du nicht irgendjemand findest, ein anderes Pärchen oder eine andere Gruppe oder was, mit denen du dann gemeinsam die Tour irgendwie abklapperst, sondern wenn du jeden Abend in jedem Hotel, Hostel, Airbnb oder was, immer wieder auf neue Leute triffst, erzählst du tendenziell immer die gleiche Geschichte. Ja. Und du hörst auch immer die gleiche Geschichte. Und du hörst, das ist halt einfach, spätestens ab Tag 5 oder was, denkst du dir, ich kann's nicht mehr hören. Ja, und du willst nicht mehr erzählen. Ne? Und so. Ich will es nicht mehr erzählen. Und du hast einfach das Bedürfnis, dich mal über, keine Ahnung, mal was anderes zu unterhalten. Ja. Und also bei uns jetzt im Urlaub, die Elli hat ja die ganze Zeit Spanisch gesprochen. Ich konnte halt, nachdem ich kein Spanisch kann, konnte ich eigentlich im Prinzip nicht mitreden. Und dann haben wir in Havanna an der Unterkunft, wo wir waren, die hatten dann, zwei freie Zimmer und im anderen freien Zimmer war so ein amerikanisches Pärchen auch mit zwei Kindern. Und das war bei mir Halleluja. So der Knoten so geplatzt, die Ellie lästert jetzt immer Dem noch. Dem bluten jetzt noch die Ohren, ja? Nee, ich glaube, der Vater, der hatte die gleiche so Erlösung auf einmal und wir haben halt. Sie echt, sprach auch Spanisch oder was, seine Frau oder was? Oder? Nee, auch nicht, aber keine Ahnung, warum er die, ich glaube, sie war gar nicht so übermäßig gesprächig, aber ich habe mit ihm halt in der Früh zweimal an zwei Tagen hintereinander jeweils ungefähr 3,5 Stunden lang gesprochen, diskutiert und wir haben halt über alles, über Trump, über liberale Waffengesetze, über Drive-by-Shooting, über alles Mögliche von vorne bis hinten, die ganze westliche, US-amerikanische Politik oder was? Sichtweise rauf und runter und alles durcheinander. Und das war so. Oh. Genau. Wurde so. Tief durchatmen. Einmal durchgeblasen. Endlich wen zum Reden. Und du kannst auch mal irgendwie, keine Ahnung, echt mal richtig einen losdiskutieren. Und das war einfach, das war so angenehm in dem Moment. Weil du halt dann auch nicht. Du bist halt trotz alledem bei diesen. Bei diesen Airbnbs, du bist ja bei anderen Familien immer wieder. Ja. Da fragt er trotzdem jede, wo kommst du her? Ja, was machst du? Ach, München, ja, kenne ich. Der und ja, genau. Lothar Matthäus, Franz Beckenbauer. Und die, keine Ahnung, viele sind dann irgendwie auch Fans von europäischen Fußballclubs, wollen sich dann mit dir über die Fußballclubs unterhalten. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich über Fußballclubs irgendwie ausführlich unterhalten ja, kann allen möchte. Willst du das halt nicht irgendwie mit Leuten vom anderen Ende der Welt, wo du halt sagst, ey, ich finde es viel interessanter, wie ihr hier so lebt und was ihr denkt. Und nicht wie über Messi, Ronaldo und, keine Ahnung, Bastian Schweinsteiger. Was waren denn eigentlich bei euch die so die Klischees, die euch immer begegnet sind im Ausland zu Deutschland? Also ich sag mal, warum ich da jetzt drauf komme, weil bei mir war das in Malaysia immer sofort, wenn der gesagt hat, Taxifahrer hat gesagt, nee, Michael Schumacher vom Leid, brumm, brumm, ja, das war immer eins und dann Adolf Hitler. Das war echt krass, ja. Also in Malaysia, da waren sie echt irgendwie hart drauf, ja. Also dann immer. Also Hitler war, egal wo ich war, nie ein Thema. Ja, da war das egal wo. Michael Schumacher, Adolf Hitler war. Von jedem Taxifahrer immer gehört die Story. Nee. Ich war wirklich in einigen Ländern, oder wir waren in einigen Ländern, klar, aber Hitler war irgendwie nie ein Thema. Und Klischees, ich glaube, die meisten wirklichen Klischees, wo sich dann Leute auch getraut haben, irgendwie Klischees von sich zu geben, das war wirklich da im Erasmus in Schweden. Und da ging es eigentlich im Prinzip immer darum, dass die Deutschen so gründlich wären. Aha, in irgendeiner Art. Auch so, ja. Also nicht zwar, also sauber auch, aber vor allem sorgfältig. Sorgfältig und sie hören halt nicht nach Dreiviertel auf, sondern sie ziehen halt die Nummer voll durch. Das ist lustig. Das bin ich halt gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ich mache immer alles 20%. Ja. Genau. Und die noch schlecht. Ich kenne das ja. Und ja, das ist halt irgendwie, und dass die Deutschen halt für alles irgendwie eine Regel haben oder wie etwas zu sein hat, eine Vorstellung davon und so ein bisschen Stock im Arsch. Ja. Aber jetzt nochmal die Frage, Alleinreisen, habt ihr das schon mal gemacht? Wart ihr schon mal allein irgendwo unterwegs? Längere Zeit, also jetzt meine ich mal länger als ein Wochenende oder so? Nee. Auch nicht, oder? Also ja. Im Erasmus bist du zwangsläufig irgendwo ein halbes Jahr lang allein unterwegs, aber das ist nicht Reisen in dem. Nee, da kommst du ja an, da wohnst du, dann hast du ja auch sofort dann irgendwie Anschluss, ja. Nee, ich kann das auch nicht machen, weil ich glaube, ich krieg alleine einfach den Arsch nicht hoch, ja. Wenn ich alleine irgendwo unterwegs bin, dann gammel ich halt den ganzen Tag rum. Da bin ich halt Meister drin, ja. Aber ist es das, was du meinst, oder sagt dir das die Erfahrung? Das ist meine Erfahrung, dass ich das so. Also, weil meine Erfahrung würde das Gleiche sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das würde vielleicht auch bloß 3 bis 5 Tage lang so gehen und irgendwann hätte ich das Gefühl, jetzt muss ich irgendwas tun. Okay. Ja, weiß ich nicht, vielleicht mag das auch so sein. Ich will aber noch eine Dimension aufwerfen. Ja. Städtereisen versus Nicht-Städtereisen. Oh, das war genau mein Thema. Ich wollte nämlich Tipps von euch schon einholen für ein Wochenende. Ich will in dir Europa. Keine Tipps geben, wo du hinfahren kannst. Stockholm. Ich will vor allen Dingen die Dimension Hotel oder bleibe. Ja, also für mich ist Städtereisen ganz klar, da will ich, wenn ich in eine Stadt fahre, dann will ich das Flair der Stadt möglichst authentisch aufsaugen. Das heißt, ich würde nie in eine Stadt fahren, zumindest nicht in Zeiten von Airbnb und in Hotels absteigen. Ich würde mir immer versuchen, eine Wohnung in einem Wohnviertel zentrumsnah. Das finde ich jetzt total interessant, weil ich würde genau das Gegenteil tun. Ich auch. Ich würde bei einer Städtereise, würde ich wirklich schauen, zentrales Hotel und dann nicht viel quatschen, sondern möglichst viel sehen. Nein, mir geht es gar nicht ums Quatschen, sondern sozusagen, wenn ich mir überlege, wenn Leute nach München kommen, was machen die dort? Ja? Und dann überlege ich mir, schauen die sich die Frauenkirche an, laufen durch die Kaufinger Straße, gehen im Donisel essen, ins Hofbräuhaus, Nymphenburg. Wer geht da hin? Schloss Nymphenburg. Viktualienmarkt. Ja. Hofburg. Olympiaturm. Das sind alles nette Sachen, aber das ist für mich nicht das, was es heißt, irgendwie München zu spüren. Ja, aber ich frage mich, ob das, was du in München zum Beispiel jetzt spüren könntest, ob das ist, was jetzt, sag ich mal, Deutschland oder Bayern repräsentiert. Und das glaube ich nämlich, dass das eben nicht so ist. Ich glaube, du warst jetzt gerade in Rom. Ich glaube, dass es in Rom vielleicht eher noch so ist, als wie in München. Hätte ich jetzt persönlich das Gefühl, dass es eher noch, sag ich mal, ein bisschen die römische Kultur gibt, als wie die Münchner Kultur. Ich glaube, die Römer sind da noch etwas eigenbrötlerisch, klassisch, traditionell römischer als die Münchner. Ja, ich glaube halt, dass einfach der Trend dazu geht, halt einfach dadurch, dass die Großstädte immer internationaler werden, dass sich das halt immer mehr angleicht. Also, dass das halt nicht mehr so der große Unterschied ist, ob du jetzt in Wien bist oder in Stockholm. Ja? Richtig. Wenn du durch die Innenstadt gehst, sieht eh alles gleich aus. Richtig, ja? Genau. Und deswegen würde ich eben sagen, du musst sozusagen die Unterschiede in den kleinen, subtilen Sachen finden und die findest du halt nicht, wenn du irgendwie im Motel One am Sendlinger Tor absteigst. Okay, aber wie lange bist du in dieser Stadt? Fangen wir mal so an. Wenn ich nämlich ein Wochenende in dieser Stadt bin, dann schaue ich, dass ich, keine Ahnung, in München eben genau die Sachen der Reihe nach abklappe und ja, vielleicht noch irgendwie zwei, das drei Museen eben, oder das sowas. Das würde ich eben nicht mehr machen. Ja, wenn ich nach was Berlin... Jetzt, was habt ihr jetzt? Aber in Rom habt ihr jetzt genau das in gemacht. In Rom mussten wir das machen, weil die Caro das gerne wollte. Ja, ja, ja. Wobei die dann auch gesagt hat... Schöne Formulierung. Wobei die dann auch am Sonntag gesagt hat, nee, wir gehen jetzt nicht noch ins Kolosseum. Das spare ich mir fürs nächste Mal, wenn ich in Rom bin, auf. Sondern wir setzen uns da irgendwie zwischen... Spanischer Treppe und... Und Trevi-Brunnen. Ja, das, keine Ahnung, ist auch egal. Piazza Navona und ich weiß gerade nicht, wie der andere Ding heißt. Setzen wir uns in ein Café und schauen sozusagen den Römern Sonntag in der Früh beim Joggen zu. Und das, um ehrlich zu sein, das war der beste Teil unserer Romreise. Und genauso halte ich das auch in Berlin. Ich schaue mir in Berlin einfach keine Sites mehr an, auch wenn ich da noch nicht alles gesehen habe. Ich habe noch nicht dieses komische Holocaust-Mahnmal gesehen, ja. Aber in Berlin, da hänge ich halt, versuche ich halt irgendwie, keine Ahnung, im ja. Ja, aber also Berlin bei Tage interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Echt nicht? Nee, das ist irgendwie, also ich habe keine Ahnung. Willst du nicht die ganzen Leute, die irgendwas mit Medien machen, nein, im St. Oberholz auf ihren MacBooks rumhacken sehen und ein Latte Macchiato schlürfen? Ja, doch, aber das ist ja was anderes. Ich meine, Berlin bei Tage ist nicht irgendwie, keine Ahnung, da will ich nicht, was weiß ich, Schloss Bellevue, keine Ahnung, Kanzleramt, was natürlich vornehmlich ein Stück weit damit zusammenhängt, dass ich wahrscheinlich schon 10, 12 Mal in Berlin war. Das kann schon gut sein, aber da will ich will einfach in Berlin nichts im eigentlichen Sinne anschauen. In Berlin will ich irgendwie, da, vielleicht genau ist es das, was du sagst, da will ich ein Stück weit in die, soweit es geht, mit Leuten, die ich vor Ort halt kenne, in irgendwie die Szene ein bisschen eintauchen. Aber das tue ich nicht untertags. Jetzt mach's mal nicht Berlin, sondern nimm mal New York. New York interessiert mich sowieso null. Das ist okay. Ein ganz schlechtes Beispiel. Wie oft warst du schon in New York? Einmal. Einmal. Ich war jetzt, glaube ich, dreimal in New York. Ich habe einmal Manhattan gesehen und muss sagen, ja, das ist total spannend und schön und aufregend so, aber das richtige New York ist nicht dieser scheiß Financial District in Manhattan, sondern das ist, wenn du rüber nach Brooklyn gehst. Ja, aber keine Ahnung, Williamsburg oder so ist jetzt auch nicht mehr das New York wahrscheinlich. Jetzt komm. Ja, das ist doch irgendwie so eine, keine Ahnung, versnobste Hipster-Hochburg, die alle versuchen, irgendwie authentisch zu sein und das funktioniert doch so. Ich fände das einfach total toll. Ja, das ist was anderes, ob es total toll, aber keine Ahnung, wenn du die Stadt irgendwie... Ich war noch nie auf dieser scheiß Freiheitsstatue, fällt mir gerade dann auf. Dann musst du doch da irgendwo in irgendein Arbeiterviertel oder so, also keine Ahnung. Die Ellie hat in London gearbeitet und ich habe sie dort besucht und die hat arbeiten müssen natürlich untertags, ist klar. Und dann bin ich allein durch die Gegend, dann bin ich nach Arsenal raus und da ist halt dann mitten im Wohnviertel drin dieses Stadion und dann bin ich da durch die Gegend und dann habe ich da gesehen, eins von diesen klassischen Reihenhäusern, das, da wird gerade renoviert und da sind die Bauarbeiter dort. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, Leute, ich bin Architekturstudent aus Deutschland, wie schaut das aus? Darf ich hier mal rein und mal? Dann hat mir da so ein Bauarbeiter quasi durch so ein Reihenhaus von oben bis unten so eine Führung durchgemacht. Ja, geil. Und das ist total geil, weil da das kommt. Ist ja echt cool. Und das ist nicht irgendwie das. So ein Bauarbeiter, der bildet sich halt überhaupt nichts ein. Der ist halt irgendwie, keine Ahnung, der hat auch da schon morgens wahrscheinlich seine 3L gezwitschert und. Der ist halt da ganz locker irgendwie von der Leber weg. Der hatte die 10 Engels schon am Abend vorher und die 3 wirkt noch nach, ja. Und das geht halt, also, aber irgendwie in so, sobald ich irgendwo hingehe, wo du das Gefühl hast, das ist so, so szenig irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Okay. Da habe ich das Gefühl, da bist du schon eigentlich wieder draußen aus dem, was die Stadt eigentlich ein Stück weit ist. Ja, verstehe. Ja, ich glaube, das der Punkt ist halt einfach, bei den richtigen Großstädten ist es, gibt's ja sowieso nicht die Stadt, sondern da gibt's halt die Viertel, ja. Also die dann ihren eigenen Flair haben und das ist ja das Spannende, ja. Das hast du jetzt in München eigentlich noch nicht, finde ich. München ist doch. Ja, aber ich finde, das macht schon einen Unterschied, ob du jetzt irgendwie durch Giesing gehst oder durch Leim. Ja, ja, klar, aber das ist der Kontrast noch nicht so krass, wie das vielleicht in anderen Städten ist. Naja, klar, aber das ist halt, weil der Kontrast in Deutschland grundsätzlich nicht so groß ist. Nimm mal hier die Ecke und dann nimm mal Heidhausen. Ich meine, du hast heute gefragt, ob es irgendwo einen Dönerladen gibt, Mann. Wir sind in Milbertshofen. Noch nicht mal. Es gibt aber einen, hier ist einer. Ich habe geguckt, wo. Aber der hat doch jetzt nicht mehr auf. Wird's hier weiter nördlich und dann links irgendwie, bisschen die Straße hoch und dann links, ja. Ja, aber der hat doch jetzt nicht mehr auf, Mann, am Sonntag. Wir sind in Bayern. Das Witzige ist, dass wir hier wahrscheinlich in dem Viertel, hier und in Freimann drüben, wahrscheinlich den höchsten Anteil an Türken haben in ganz München, vielleicht wenn das Hasenbergl auch noch mit dazu nimmt, aber es gibt hier einfach nach 16 Uhr und am Wochenende sowieso nicht. Gibt hier einfach keinen Döner, kein nichts. Kannst du vergessen. Aber wo gehen denn die ganzen BMWler? Die gehen alle in der Kantine, essen im Fitz oder was? Ja, klar. Am Wochenende ist ja auch hier kein BMW. Nee, ich meine, das meine ich ja. Also unter der Woche könntest du ja dann noch Läden geben. Ja, die gehen in die Kantine oder vielleicht in zwei, drei irgendwie so Bistros, die da außen rum sind. Aber die machen nur Mittagsgeschäft. Hier oben ist direkt an der U-Bahn-Station Bäcker, der hat am Wochenende noch nicht mal auf. Ja. Das ist halt der andere Bäcker vorne, der macht Samstag Mittag zu und Sonntag bin ich mir nicht mehr sicher, ob er überhaupt aufmacht. Ja. Aber nochmal kurz auf das Thema Städtereisen zurück. Also du warst jetzt in Rom. Du hast europäische Ziele. Ja, das gleich, aber vielleicht, ich wollte noch kurz vorher was erzählen. Ich weiß, haben wir beim letzten Mal schon über Dresden gesprochen, dass ich in Dresden war, oder? Ja. Und da hatte ich ja damals schon gesagt, deshalb, ich fand das jetzt interessant, was du gesagt hast, dass eigentlich für dich das Highlight weniger das typische Sightseeing war jetzt in Rom, sondern eher dieses, ich sitze im Café. Und das ging mir eigentlich relativ ähnlich. In Dresden waren wir ja auch einen Tag tagsüber mehr oder weniger halt so Frauenkirche anschauen, waren im Museum und so. Das war alles auch gut. Und dann waren wir einen Tag in der Neustadt drüben unterwegs. Und das ist halt ja so, hatte ich ja damals schon gesagt, so ein bisschen Schanzencharakter. So. Mhm. Und das fand ich halt auch eigentlich fast cooler, ja, da so ein bisschen rumzulaufen, sind so durch ein paar Hinterhöfe gegangen und so weiter. Das hat dann schon Flair gehabt, ja. Also deshalb auch in so einem Städtetrip finde ich so die Kombination gut. Also, dass du einmal, vielleicht wenn du 2-3 Tage unterwegs bist, einen Tag schon dir so, sag ich mal, die Must-Sees irgendwie gibst oder einen Teil davon, aber dir auch bewusst einen Tag irgendwie reservierst, wo du mal die Stadt erkundest. Mhm. Zum Beispiel New York hatte ich damals, war ich hatte ich irgendwie riesen Glück. Da hatten wir donnerstags dienstlichen Termin in New York und ich musste montags in Orlando sein. Und ich hätte donnerstags abends zurück nach Deutschland fliegen können und sonntags wieder nach Orlando. Und dann habe ich aber mit meinem Chef gesprochen. Ich sagte, das ist auch Schmarrn. Also das, dann sparen wir doch das Geld, weil so ein Flug kostet ja auch ein paar tausend Euro, wenn du da Business Class durch die Gegend fliegst. Und dann habe ich gesagt, wir machen einfach einen Deal. Die Firma bezahlt mir halt die 3 Übernachtungen da in New York und ich bleibe einfach das Wochenende in New York. Und da war dann am ersten Tag, war dann noch, also an dem Freitag war noch ein Kollege mit dabei, der war dann, mit dem war ich dann hier im, wie heißt das, National Geographic Museum oder wie das heißt, also das auch in den Filmen, weißt du, mit dem Ben Stiller immer vorkommt. Das war echt cool und dann einen Tag war ich dann noch alleine unterwegs, weil am Sonntag dann bin ich dann schon geflogen, da hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Und da bin ich dann auch mit der U-Bahn irgendwie ganz in den Süden gefahren von Manhattan und bin dann fast hochgelaufen halt wieder zurück. Ja, ich war irgendwie in der Nähe vom Times Square, hatte ich ein Hotel. Und das war auch total cool, weil du bist da durch Little Italy gelaufen und so weiter. Ich bin am Tag, glaube ich, 30 Kilometer gelaufen oder sowas, aber das war echt extrem gut, ja. Ja, wenn ich jetzt nicht in der Stadt bin, würde ich das halt nicht machen, ja. Also wenn ich so Strandurlaub mache, finde ich, ist irgendwie Hotel schon irgendwie so eher mein Ding. Oder Landurlaub oder. Nee, aber das. Stell dir mal vor, du könntest jetzt entweder in dem großen Hotelbunker irgendwo am Strand sein oder du bist in so einer Privat-Airbnb-Palmhütte an einem vergleichbaren Strand. Da würdest du auch die Palmhütte vorziehen, oder? Nee. Ja, jein, weiß ich nicht. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Tendenziell wahrscheinlich schon. Wie gesagt, es kommt immer so auf die konkreten Umstände drauf an. Also, ich meine, es werden einem ja auch immer, egal ob durch Werbung oder Filme oder sonst, gewisse Bilder suggeriert, die natürlich in der Realität so einfach de facto nicht vorhanden sind. Also, keine Ahnung, du hast da die einsame Hütte an diesem weißen Palmenstrand. Mhm. Für dieses Foto ist da eine Armada von wahrscheinlich einem Dutzend Leute mit Rechen durchgegangen und hat erstmal das ganze Seegras, die Palmblätter und die Kokosreste mal weggekehrt und dann schaut der Strand so weiß. Weil wenn du nämlich wahrscheinlich einfach so an so einem karibischen Strand, kannst du vergessen. Ja. Und von daher ist immer die Frage, ob das, was du dir erwartest, jemals mit dem, was du bekommst, übereinstimmen kann. Weil wir waren auf den Kapverden zum Beispiel mal und wollten wir zu Strand XY hin, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, müsste ich nachschauen, und da hast du aber an der Landstraße bist du ausgestiegen und dann hast du so eine 1,5 Stunden Wanderung über so einen Berggrat drüber hinten und dann bist du durch so ein Tal und am Ende dieses Tals unten war der Strand. Aber da war halt auch dann effektiv an einem Riesenstrand war außer dir keine Sau da. Und das ist schon, da würdest du auch irgendwie sagen, da möchte ich nicht irgendwie, dass da jetzt im Hotel irgendwie dort sein, sondern das ist halt dann so ein persönliches Individualerlebnis. Okay. Aber jetzt mal die Frage in die Runde. Also ich bin jetzt gerade am Überlegen, Spätzl und ich, wir wollen nochmal so ein, vielleicht so mit 2, 3 Jungs irgendwie, wollen wir nochmal im April einen Städtetrip machen, so für ein Wochenende. Und wir hatten jetzt eigentlich Dublin auf der Liste ganz oben. Dann habe ich jetzt aber da mal nach Hotelzimmern zu dem Zeitraum geguckt und das ist echt abartig teuer. Also da liegst du irgendwie bei pro Person, stell mal 120, 130 Euro pro Nacht. Jetzt sind wir halt Alternativen am Schauen. Ja. Also wir waren in Dublin, bloß um da kurz einzuhaken, in Barnacles heißt es. Es ist direkt in der Temple Lane, ungefähr, ich sage jetzt mal 150 Meter. Ellie und du, oder wer? Oder? Nee, mit meinem Bruder und mit noch 2 Spitzeln. Und das ist ungefähr fußläufig 150, 200 Meter von der Temple Bar direkt weg. Und in die andere Richtung ist es eigentlich auch. Was ist die Temple Bar? Die Temple Bar ist jetzt, würde ich sagen, ist jetzt das Irish Pub in Dublin. Also wenn du nach Dublin fährst, geh dahin. Das ist wirklich, also die Bude ist bummvoll, du kannst echt nur so ja. stehen. Und wir haben damals echt, wir waren an zwei Abenden einfach hintereinander, weil es uns am ersten Abend so gut getaugt hat, am zweiten Abend, weil einfach die Stimmung ist einfach bombig. Okay. Ob das Niveau jetzt gut ist oder schlecht, das ist erstmal dahingestellt. Wie lange wart ihr da in so drei Nächte oder? Nö, bis Wochenende. Ja. Und wir waren dann. Und ihr wart im Barnacles. Barnacles hat das Ganze, in der Temple Lane ist das direkt. Und das war ein Hotel? Nö, das ist eine Jugendherberge. Und das war okay, oder? Ja, das war halt, sag ich mal, sehr low level. Also das war wirklich halt Zimmer mit unverbaubarem Blick auf die Waschküche, und aber günstig halt. Also Blick auf die Waschküche. Depp. Nein, das ist wirklich, ja, keine Ahnung. Das Zimmer hatte kein Fenster, sondern es hatte nach hinten raus so eine Armada an Glasbausteinen und oben so einen kleinen Lüftungsventilator. Ja, dann hattet ihr ein eigenes Zimmer oder hattet ihr zehn Bettzimmer oder so? Nee, das waren zwei Bettzimmer mit Stockbett. Und okay. Die anderen hatten auch ein zwei Bett mit Stockbett. Okay. Ja, keine Ahnung. Wir wollten, das war halt wirklich. Ja, ja, basic einfach. Abends betrunken reinlegen und morgens mit Kater aufstehen. Und und das möglichst günstig. Das möglichst günstig, ja. Wann damit, war das? Damit mehr Geld für den Alkohol übrig bleibt. Ja, das ist sowas hier. Und war der Dublin getaugt, oder? Ja, wir haben untertags dann auch, sind wir dann zu Fuß halt durch die Stadt. Das war. Warum denn eigentlich Dublin, so, wenn man auch, keine Ahnung, Neapel oder so machen könnte? Ich mag ja gerne, also mir hat ja Schottland vorletztes Jahr auch extrem getaugt. Ich mag schon ganz gern so das Völkchen, ja, so. Also ich glaube, mir würde halt einfach Irland so vom Flavor und Dublin und so, das würde mir einfach gut gefallen. Ich wollte schon immer mal hin, mich zieht's da irgendwie mal hin. Und auch diese Pubkultur finde ich total cool. Und das ist halt. Nee, Pub. Das ist das, was mich eigentlich reizt, ja. Ah, okay, verstehe. Diese Pub-Art. Also wie gesagt, wie Wassel schon sagte, ich würde da hauptsächlich zum Trinken hingehen, ja. Also aber nicht jetzt irgendwie, ich fahre da jetzt hin, um Halligalli, Drecksau, ich sauf nicht voll. Nein, das ist nicht Ballermann im eigenen Sinne. Das ist halt einfach, irgendwie. Ich würde da schon morgens schön Irish Breakfast, ja, genau. Schön kurz und lang. Nee, aber so ein bisschen Spiegelei und Bohnen und so und dann um 11 das erste Guinness ansetzen oder so. Und dazu dann, ein schönes Irish Stew, dann ja. Irish Coffee hinterher. Ja. Und dann so leicht einem Sitzen so in den Tag starten. Ja, ja. Du hältst dich da mit Harald Junke, oder? Ja, genau. Was so ein schöner Tag ist, leicht einen Sitzen und nichts vor. Und keine Termine im Kalender. Keine Termine, genau. Okay, verstehe, gut. Gut, das ist natürlich ein Argument für Dublin und gegen Neapel. Ja, aber Neapel, also ich würde sagen, Neapel im Gegensatz zu Dublin, das ist da buchst du in irgendeiner Art und Weise, finde ich, einen ganz anderen Lebensstil irgendwie. Ja, ja, genau. Ja, ja. Wie ist halt der napolitanische Lebensstil irgendwie näher, als wird es irgendwie mich in so Pappe in Dublin um 11 reinzuhängen, ja? Wobei sich mir dann eher die Frage stellen würde, warum Neapel und nicht Valencia. Madrid oder Mailand. Italien, genau. Nee, warum Neapel und nicht Florenz? Also ich würde jetzt irgendwie mit Neapel, gibt es jetzt. Nee, ich habe mir jetzt gerade gedacht, das ist der komplette Gegensatz zu Dublin. Für mich war jetzt einfach, ich suche dir eine italienische oder eine südeuropäische Stadt aus, in der ich noch nicht war und in der der Kai wahrscheinlich auch noch nicht war. Ja. Ich nehme an, dass er schon mal in Florenz war. War ich schon. Ja. Florenz wäre, also vielleicht, wenn ihr noch einen guten Tipp habt, dann haut noch mal raus für eine Großstadt, die man mal besuchen sollte. Wirklich Großstadt, ja? Nö, also wir haben jetzt. Wann fahrt ihr? Wir wollen im April wahrscheinlich irgendwann. April. Die Alternative, die wir jetzt am Überlegen sind. April, Dublin, das schifft doch nur die ganze Zeit. Ist doch egal, wenn du im Pub sitzt, ja. Sorry. Ja. Da hat er recht. Kann man ihm nicht ganz widersprechen. Gut. Wenn du Und für uns die Alternative wäre, wahrscheinlich würden wir machen, eventuell, weil das habe ich damals, als ich in Finnland war, nicht mitgenommen, wäre Riga. Das ist ja noch schlimmer im April, Mann. Also ich war in Riga war ich nicht, ich war in Tallinn. Ja, aber, Tallinn war ich zwei, dreimal. Aber Tallinn war ich ehrlich gesagt. Ja, hier auf Überfahrt, ne? Auch so schon öfters. Tallinn war ich nicht begeistert. Hat dir Tallinn gefallen? Puh, die Innenstadt ist schön, aber das ist ja wirklich so der Stadtkern. Das war's dann auch. Ja. Wenn du da rauskommst, denkst du, du bist jetzt hier in Bottrop-Kirchhellen. Ja. Wieder. So. Du warst, glaube ich, noch nie in Bottrop-Kirchhellen, oder? Doch. Im Warner Brother Movie World. Nee, das zählt nicht. Warst du schon mal in Kirchhellen? Nee. Ja, als das gefahren hat. Das ist wie ein Dorf. Ja, ja, ich weiß. Das ist total schön. Okay. Bottrop ist für mich so. Bottrop eher nicht, Kichel schon. Ja, okay. Ja, was wäre denn für euch, wenn ihr jetzt sagen müsstet, okay, jetzt im April irgendwo hin, wo würdet ihr hinfahren? Wo ihr noch nicht wart, vielleicht auch. Achso, ja. Also sowohl als auch. Also Moment, ist es ein Tipp für dich oder wo wir noch? Sowohl als auch. Also ein Tipp für dich würde ich auf jeden Fall nach Lissabon fahren und bei der Gelegenheit, je nachdem wie viele Tage Zeit du hast, würde ich, weil es nicht weit weg ist, würde ich Sintra auch gleich noch mitnehmen. Aber ist das eher, Lissabon ist bei mir auch oben auf der Liste, das würde ich aber eher mit meiner Freundin machen vielleicht. Oder kann man da auch gut saufen? Halligalli. Also ich sag mal so, ja, die Portugiesen sind ja schon bekannt dafür, dass durch Alkohol, ja, und Musik sie sich extrem gut in melancholische Stimmung bringen können. Ja. Wir haben auch ein geiles Bier, das Superbock hat. Der Superbock, ja. Stimmt, ja. Ich hoffe, Madeira viel getrunken. Also ihr wollt schon trinken, ja? Na, es wird sich nicht vermeiden lassen. Jetzt unbedingt sein muss, oder? Aber wir wollen schon abends ein bisschen Spaß haben, aber es ist jetzt kein Ballermann-Trip. Oder? Aber du hast recht, vielleicht ist Lissabon und Sintra mit Freunden die bessere Wahl. Ja. Wenn ihr wirklich da, ihr wart doch da in, wo wart ihr denn, mit dem Stammtisch in Glasgow, oder? Nee, Manchester. Manchester. Würde ich von abraten. Warum? ich weiß nicht, was man da tun soll. Also wenn du oben in den Norden willst, kann ich halt echt Edinburgh total empfehlen. Genau, so, da mega bin ich dann voll geil. Dabei. Edinburgh, ja, da ist mega geil. Weißt du, da gibt es irgendwie Kultur und so, aber in Manchester gibt es halt nichts. Ja. Ja, aber warum seid ihr denn damals überhaupt hingefahren? War billig wahrscheinlich. Ja, genau so. Billig und willig tust. Ja, genau so. Okay. Ja. Verstehe. Billiger Flug. Ja, und was wäre bei euch eine Destination, die ihr euch anschauen würdet, wenn ihr jetzt sagen könntet, okay, jetzt eine... Ich kann dir übrigens noch Barcelona empfehlen. Ja, das ist die andere Variante, also Riga oder Barcelona, darauf wird es wahrscheinlich... Wir fahren Ende April, Anfang Mai eine Woche nach Barcelona. Caro und du, mit den Kids. Und Bastians. Okay. Mit Kids. Zu 8. Airbnb. Okay, gut. Hm. Ich bin auch schon richtig heiß. Bastians sind Anne und Klaus. Ja. Okay. Cool. Ich glaube, Istanbul ist... Istanbul war ich letztes Jahr Silvester. Ist echt gut. Okay. Athen? Athen habe ich noch nicht gesehen, ja. Das wäre auch noch eine Variante, ja. Aber Athen ist schon auch, glaube ich, ich meine, du kannst natürlich da auch von Taverne zu Taverne schippern, aber ich glaube, Athen musst du auch fast ein bisschen Kultur machen. Ja. Befürchte ich. Ja, wo würdest du jetzt, wenn du mit uns jetzt irgendwo hinfliegen wollen würdest, müsstest, an Wochenende, wo würdest du gerne hin? Also was mich total reizen würde, wäre Valletta. Aber Malta. Okay. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt generell irgendwie. Malta ist immer Halligalli-Drecksau. Malta Schalter. Ich könnte es noch nicht mal sagen. Also ich habe auch keine wirklich konkrete Vorstellung von Valletta, aber ich habe halt immer persönlich, ich bin so unglaublicher Inselfreund und immer wenn es heißt Insel, dann ist das schon immer moosig. Und von daher würde mich Malta einfach generell reizen und dann halt als Städtetrip halt Valletta. Und weil die halt in Malta auch diese zweisprachige Kultur mit dieser arabischen Sprache eben noch mit dabei und das finde ich unglaublich interessant. Wobei ich jetzt nicht, keine Ahnung, vielleicht kannst du dich dann mit Malteser kreuzen das ganze Wochenende über Wasser halten. Ja. Nee, also das wäre, wie gesagt, Barcelona wäre auch noch, Lissabon, dann aber eher im Pärchenmodus. Kopenhagen hatten wir mal zwischenzeitlich überlegt, aber ich glaube, das ist halt auch sauteuer, wenn du da so ein bisschen Halligalli machen hinfährst. Das ist auch. Also ich war in Kopenhagen, Island? Das ist schon ganz okay. Weiß ich nicht, ja. Oslo ist, habe ich das Gefühl, eher ein bisschen... Ja, ist auch sauteuer, das kannst du auch dir leisten. Also das ist auch, ja, weißt du, der Punkt war jetzt der, wir haben halt gesagt, ja komm, wir fliegen irgendwo hin, wo wir einen Flug irgendwie um die 150 Euro bekommen und wo der ganze Trip jetzt nicht jenseits der 500 Euro kostet, dass es nicht so extrem ausartet, ja, was die Kosten betrifft, ja. Und da habe ich halt bei Dublin erstmal so gezuckt, als es dann hieß, irgendwie 150 Euro die Nacht, ja, und dann hast du noch nichts konsumiert, ja. Also wir haben da in diesem Hostel, keine Ahnung, pro Person vielleicht 30 die Nacht gezahlt. Okay, also. Ja, muss ich nochmal gucken, ja. Mal schauen. Ansonsten glaube ich, dass Danzig durchaus sehr interessant ist. Wir haben dann gestern darüber diskutiert und dann habe ich gesagt, hey, lass uns doch irgendwo einen Ostblock. Und dann wäre halt auch irgendwie Danzig oder Bratislava oder so. Budapest war ich jetzt vor ein paar Jahren mal. Warschau kenne ich auch noch nicht. Krakau statt Warschau. Ja. Sagen mir meine polnischen Kollegen immer. Ja, und Danzig glaube ich halt schon auch toll, ja, bestimmt, ja. Aber Riga eben wäre halt auch jetzt eine andere. Mich würde auch Kiew reizen, aber das ist, glaube ich, momentan noch nicht so opportun, da jetzt wieder hin. Der Kai, der will bloß der Tiger from Riga sein. Ja, Tiger from Riga, genau. Mich würde es ja mehr Richtung Süden ziehen. Wo willst du denn am liebsten hin? Also jetzt Barcelona macht ihr jetzt. Was wäre sonst noch bei dir auf der Liste? Es muss schon Stadt sein, ja. Ja. Also ich glaube, mich würde, das ist zwar nicht mehr ganz Europa, aber mich würde Tel Aviv durchaus mal reizen. Aber ob ich jetzt einfach so, ich glaube, ich würde, wenn, dann eher eine große Israel-Runde irgendwann mal machen, aber nicht einfach bloß für ein Wochenende nach Tel Aviv. Ich war noch nie wirklich in Frankreich. Kenne ich auch nicht gut. Ich war mal vor Jahren als Kleinkind mal in Südfrankreich an der Ardèche. Sonst nie in Frankreich Urlaub gemacht. Nee, wir haben halt die Südfrankreich-Tour, Monaco, Cannes, Nizza und dann rüber bis Avignon und wieder zurück. Ja, das kann man schon machen, aber das sind halt auch lauter so Jet-Set-Städte der Reihe nach einer an die andere gekordelt, wo ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl hätte, da, also am ehesten noch Avignon, dass du sagen könntest. Marseille? Nee, Marseille. Ja, Marseille waren wir nicht. Ja. Das ist ja ist auch schon in der Ecke, aber da waren wir halt nicht. Ja, ist so nicht schlecht, aber ist nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, ja, mal für ein Wochenende hin. Also was, weil du jetzt gerade Israel ansprachst, also wenn wir jetzt mal ein bisschen über den europäischen Horizont hinausgehen, dann wäre für mich, das habe ich leider damals bei dem Job, das ist eins der wenigen Länder, die ich nicht gesehen habe, da so im Nahen und Mittleren Osten, ist Libanon, Beirut, ja, oder Beirut. Also Beirut muss auch der absolute Wahnsinn sein. Also das wird mich auch nochmal, das wird mich auch nochmal reizen, ja. Beirut habe ich immer nur in diesen alten Indiana Jones Film. Agentenfilmen irgendwie. In Beirut spielt, glaube ich, ein Teil von München, dieser Steven Spielberg-Film. Ja. Ah, Spy Game mit Robert Redford. Ja, oder jetzt neulich die letzte Bourne-Verfilmung, da ist, glaube ich, auch in Beirut irgendwie am Anfang was. Ja, gut. Gut, soll man noch über den Elephant in the Room sprechen, oder? Ja, gerne. Weißt schon, was ich meine, oder? Ja, ja. Ich muss jetzt offiziell. Den da unten noch so als, muss jetzt offiziell als hier mal den Korken ziehen, oder? Zweites Episodenbier. Pirasa Herzblut. Hm. Ich gestehe, ich habe das auch nur deswegen gekauft, weil da Emma drin ist und das hat mich voll interessiert. Ein Emma-Bier. Ja. Emma ist ein zweikorniges aus dem Getreide. Aus dem fruchtbaren Halbmond ursprünglich. Der Jens und ich kennen ja Pirasa, die Brauerei, noch sehr, sehr gut. Weil der Jens und ich ja im schönen Frankenländle studiert haben, in Nürnberg. Da gibt es oft Pirasa. Geschaffen durch ein spezielles Einmaischverfahren und der Zugabe von Odin Saat, den Urgetreiden Emmer und Einkorn. Geläutet unter Aufsicht des unbeschreiblichen Helmut, Odins Stellvertreter im Pirasa-Sudhaus. Der Helm ist... Gesüßt beim Kochen durch die Zugabe reinsten Bio-Waldhonigs der Imkerei Betz aus Ohausen. Gezähmt. Es klingt einfach so fränkisch. Genau. Gezähmt durch eine Kaltgabe edlen. Imkerei Betz aus Ohausen. Ja, durch eine Kaltgabe edlen Vic Secret Hopfens. Was? Hör dir mal, Helmut. Hast du das schon gehopft? Und dann geschärft mit Hilfe des kultivierten starken Wildhefe Prätanomyces clauseni. Odins müdischer Göttertrunk. OMG. Oh mein Gott. Der kleine Sudi Plinple Handarbeit, das besondere Rezepte sind es nicht allein, die ein solches Gebräu zu einem wirklich aufregenden Geschmackserlebnis werden lassen. Es ist vor allem das Herzblut begeisterter Brauer, dass dieses Gebräu von der sorgsamen Auswahl der Rohstoffe bis zur behüteten Lagerung bekleidet hat. Herzblut. So trägt die exquisite Reihe den Namen Pyrase Herzblut, eben das Beste und Wertvollste aus dem kleinen fränkischen Dorf Pyras. Ei, Fränkle. Zu diesem Frankes Hügel. Ich kann übrigens allen Leuten nur mal empfehlen, von Erwin Belzig. Belzig unterhält sich. Ist auch eine gute Sendung gewesen. So. Aber was ich wirklich empfehlen kann, der hat einige hervorragende Spielfilme auch gemacht. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt, aber da spielt der Erwin Belzig, spielt an Biecher. Ein Biecher. Der soll Sachen biechen. Na, ja, fast. Ein Unternehmer mit Nachnamen Bieger und die stellen Biechel her. Einkaufswägen her. Ach so. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Ich habe irgendwann mal, keine Ahnung, Freitagnacht, ich glaube, ich war schon leicht angetrunken, Bayerischen Rundfunk angemacht, also Bayern 3, wie heißt es denn? Das dritte Programm Comedy, im Fernsehen. Ja, Bayerischer Rundfunk. Nee, es ist eben kein Comedy, sondern es ist ein Spielfilm. Und es war ein so guter Film. Der Biecher von Biedigheim. Der Biecher von Biedigheim. Aber Biedigheim wiederum ist ja eigentlich im Schwarzwald, gell? Ach so, na stimmt. Ich kenne bloß noch den Biedigheim-Bissingen. Ich kenne bloß noch den Gramschatzer Schamkratzer. Oh, guck mal hier, der Wassel sieht ganz schön fertig aus hier auf dem Bild. Ja? Der Odins Männertrunk. Der sieht nicht nur fertig aus, der ist auch fertig. Also, Wassel, Kai, dein Elefant? The Trump. Donald. The Donald. The Donald. Was? President Evil. Was sagt ihr denn zu dem aktuell? Also, was ist denn eure Meinung jetzt so nach? Also, ich muss jetzt öffentlich Abbitte tun. Ja. Ja? Ich habe ja immer gesagt, ach, der ist nicht so schlimm, der macht nur eine Show und tralala. Ja. Aber ich glaube, jetzt muss man einfach, ich habe schon irgendwie hier meinen Kollegen gesagt, ich habe mich da wirklich verschätzt. Ich hatte wirklich gedacht, dass das... Der so ein bisschen gezähmt wird? Nee, nicht, dass der gezähmt wird, sondern dass das alles Show ist, was der gemacht hat. Und sobald er dann Präsident ist, macht er hier irgendwie seine Deals und macht da irgendwie ordentlichen, wenn auch komischen, aber ordentliche Politik. Ja. Das macht er halt nicht. Der macht halt weiter mit der Scheiße. Habt ihr die Pressekonferenz gesehen jetzt? Die gesehen habe ich sie nicht. Ich habe es bloß in Ausschnitten gelesen. Also mir macht der Typ, der macht mir echt Angst, ja. Ehrlich gesagt, macht das Einzige, was mir im Moment Angst macht, ist, dass er irgendwann einmal an seinem Knopf sitzt und einmal spielt. Ja, nein, sie halt irgendwie denkt, die mögen mich alle nicht, bumm. Das ist, also ansonsten glaube ich, dass er mittlerweile einfach nur durch normale Weltpolitik, glaube ich, kriegt er nicht mehr irgendwie das richtige Ruder rum. Ja, ich glaube halt einfach, dass der nicht die Amtsperiode zu Ende macht. Das hoffe ich. Naja, also. Also irgendwie. Ich glaube, wir können uns doch darüber einig sein, dass der auf jeden Fall eine narzisstische Kränkung offensichtlich irgendwann mal erfahren hat, ja, oder? Ja. Da habe ich jetzt aber vor kurzem irgendwie einen Artikel drüber gelesen, wo sich mehrere Psychologen darüber ausgelassen haben, dass er die klassischen Symptome eines Narzissten nicht erfüllt. Ja. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Beziehungsweise nicht gelesen, sondern gehört natürlich als Podcast-Fanatiker. Der Postillon hat übrigens getitelt Verwirrter Mann stürmt. Genau, verwirrter Mann stürmt Pressekonferenz im Weißen Haus. Nein, die Frage, die mich am meisten umtreibt, ist, ob der also wirklich so tickt oder ob das irgendwie eine Show ist. Nee, nein. Ich glaube, Show kann man jetzt definitiv ausschließen. Weil allein dieser Pressekonferenz, der postuliert da ja irgendwelche Dinge, wo, wenn du einmal den Google anschmeißt, sofort weißt, dass das Bullshit ist. Und ich frage mich, also es gibt ja jetzt diese These, hatte jetzt John Oliver, der Late-Night-Hoster, ein 25-minütiges Video gemacht zum Trump jetzt. Und seine These ist ja, dass viele Dinge, die er jetzt da postuliert, der Trump, die sieht er einfach im Fernsehen. Mhm. Fox News, sonst irgendwas. Mhm. Und dass es halt jetzt schon mehrmals vorgekommen wäre, aber auch schon während dem Wahlkampf und so weiter, dass wenn in den Nachrichten oder auf einschlägigen YouTube-Kanälen irgendwie welche Personen irgendwelche Aussagen getroffen haben, dass dann kurz danach Trump das eben getwittert hat oder jetzt ja. Und aber jetzt zum Beispiel diese Tatsache, das war ja jetzt ganz populär, ein Teil aus dieser letzten Pressekonferenz, dass er gesagt hat, er hätte jetzt mit Abstand die meisten Stimmen gehabt. Seit Ronald Reagan. 306. So. Und dann hat ja in der Pressekonferenz ist ja dann noch ein Reporter aufgestanden und hat gesagt, also sie haben ja jetzt hier vor einer Viertelstunde gesagt, dass sie die meisten Stimmen bekommen haben, aber Bush Senior ja, oder Obama hatte 346 im Vergleich zu ihnen. Sagt, ja, ja, ich meine nur die Republikaner. Ja, Bush Junior hatte mehr, Bush Senior hatte mehr, ja. Wo du dir dann die Frage stellst, also sag mal, ist der doof oder also warum sagt er sowas? Das ist der macht sich doch selbst lächerlich, den kannst du doch gar nicht mehr ernst nehmen. Also unabhängig, was das betrifft, unabhängig vom Wahrheitsgehalt, aber nach, keine Ahnung, 4-5 Wochen Amtszeit immer noch darauf rumzureiten, wie viele Stimmen ihr, das interessiert doch keine alte Sau. Das ist doch, ja. Also das ist jetzt so ein klassisches Ding, wo ich jetzt sagen würde, das ist so ein Narzissmus, ja. Und vor allem noch dazu ein Eingebildeter in irgendeiner Art und Weise. Ja. Also das ist doch, wenn ich erkannt habe, worum es in diesem Amt geht, ist, wie viele Stimmen ich bekommen habe, dermaßen irrelevant. Ja, also hat er es nicht erkannt. Ja, er hat es nicht erkannt. Natürlich hat er es nicht erkannt. Ja. Also jedes Interview, jede Pressekonferenz, jedes weiß der Geier was du von dem... Schau, nimm das Links hier mit, hat Netanyahu hat er doch da gehabt. Hm. Der hat doch den, keine Ahnung, behandelt, wie wenn er so ein kleiner Bub irgendwie wäre. So bis dahin gehend, dass er ihn irgendwie bei seinem Spitznamen in der offiziellen Pressekonferenz... Der Bibi, ja genau. Und wo ich sage, keine Ahnung, das ist nicht weltmensch, das ist sowas ist vielleicht... Na, er bricht halt schon mit vielen Konventionen. Ja, ja, klar. Ja, ja, aber die Konventionen gibt es ja mancherlei nicht... Keine Ahnung, ich kann einen Deal auf dem Golfplatz oder in der Sauna machen. Da bin ich auf einer ganz anderen Ebene, finde ich, als wie wenn ich das Ergebnis dessen, was ich gerade am Golfplatz oder in der Sauna irgendwie klar gemacht habe, wenn ich das jetzt halt öffentlich postuliere. Und keine Ahnung, wenn... Das irritiert dich. Was heißt, ja, es irritiert... Aber genauso wie es dir geht, geht es doch allen anderen auch. Und ich glaube schon, dass das... Also, dass in der Person Trump das gar nicht anders funktioniert und dass sozusagen diese Irritation, die er bei anderen Leuten hervorruft, dann schon auch Masche und Methode sind. Ja, ich kann schon Dinge unorthodox machen in irgendeiner Art und Weise, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es gibt so gesamtgesellschaftliche Gepflogenheiten, ja, an denen komme ich nicht vorbei. Ja, aber das Interessante ist doch, er macht es und ihm ist es wurscht offensichtlich, ja, und ihm, also eigentlich kann es ihm auch wurscht sein, weil er ist der mächtigste Mann der Welt. Ja, aber es ist ihm ja nicht wurscht, auf der anderen Seite ist ihm ja also wichtig, doch, dieses mit Gepflogenheit brechen ist ihm egal. Ja, ja, aber er sagt halt auf der anderen Seite, ist ihm es halt doch wichtig, wie ihn die Öffentlichkeit wahrnimmt. Ja, also ich weiß nicht, ich finde, das hat so viele Dimensionen, aber ich kann auch nicht, alle gar nicht so noch richtig. Mit diesem mit Fox, ich kann auch nicht hergehen und irgendwie sagen, keine Ahnung, alles, was die Presse berichtet, was die Medien machen und so weiter, ist alles Fake News, alles erstunken. Warum kannst du das nicht machen? Das hat doch, nein, darum geht es doch gar nicht. Natürlich kann ich das tun, aber ich kann das nicht machen und dann hinterher hergehen und bei Fox News reinschauen und dann das, was die irgendwie bringen, 1:1 mehr oder weniger in meine eigenen Aussagen irgendwie. Du meinst, das ist inkonsistent. Ja, ja. Inkonsequent, ja. Ja, das ist richtig, aber du kannst es ja offensichtlich trotzdem machen. Was war denn das letzte jetzt hier bei da haben sie bei Fox News irgendwie so einen schwedischen Dokumentarfilm irgendwie angekündigt und dann hat er irgendwie in seine Look What Happened Last Night in Sweden und es war nichts. Ja, da gibt es aber jetzt die geilen Memes. Ja, das war gestern, gell? Ja. Irgendwie Eherstuhl umgefallen oder es rennen Nackte aus der Sauna raus in Schweden. Das Bizarre ist ja, ich freue mich ja schon irgendwie insgeheim immer morgens, wenn ich aufgewacht bin, gucke ich ja meistens erstmal so Nachrichten auf dem Tablet oder auf dem iPhone, ja. Und denke, was hat der Bekloppte heute Nacht wieder gemacht, ja? So. Das ist auch eine Art, damit umzugehen. Ja, das ist einfach, wo du dir echt denkst, sag mal. Und auch so sein Staff, also diese Kellyanne Conway, die ist einfach nur spooky Und der Typ, der Spicer, der dreht einfach nur komplett am Rad, ja. Aber ich glaube, die. Und dann dieser. Ich will nicht sagen, die sind unschuldig, aber ich glaube, die versuchen auch einfach bloß irgendwie den Typ wie so eine freie Radikale irgendwie dauernd einzufangen, irgendwie. Und dann da sein Berater da vom Breitbart, der ehemalige Bannon. Der sieht auch aus wie so ein schmieriger. Weißt du, an wen der mich erinnert? An Horst Schlemmer, ja? So sieht der so ein bisschen aus, ja. So, okay, auch so schmierig, so ein Drei-Tage-Bart, schlecht sitzender Anzug, ja. Gut, verstehe schon, ja. Und, boah. Also, ich finde es geht gar nicht, ja. Na gut, wie irgendwer ausschaut, das ist. Also ja, nee, nein, nein, ich meine. Altbayer schaut auch aus wie. Nein, ich meine den Trump, das geht irgendwie gar nicht, ja. Also. Ich weiß gar nicht, was uns da dran so irritiert. Was es genau ist. Ja, das also ist genau, ich kann dir sagen, was mich irritiert. Für mich ist es gar nicht dieses Brechen mit Gepflogenheiten und mit irgendwie Tradition, sondern ich glaube wirklich, ne, ich weiß nicht, ob ich es wirklich glaube, aber ich befürchte, sagen wir es mal so, ich befürchte, dass dahinter Methode ist und dass das gezieltes Unterwandern von Institutionen ist, so ähnlich, wie es tatsächlich auch im Dritten Reich passiert ist. Also, dass du sozusagen einfach dein wie sagt man, die Basis deiner Gegner so verwirrst und also, du weißt ja im Grunde genommen nicht mehr, wo vorne und hinten ist, was du glauben kannst, was du nicht glauben kannst, die behaupten einfach irgendeinen Scheiß und die anderen behaupten das Gegenteil und ich glaube, es ist wirklich so ein strategisches, ja fast schon eine strategische Kriegsführung um ja, die wollen halt einfach die Deutungshoheit haben, ja. Also genau, die wollen die Deutungshoheit. Die versuchen jetzt, ja. Das sehe ich genauso. Also es wird halt einfach jetzt hier versucht, indem halt immer wieder genannt wird, hey, CNN und so weiter, alles Fake News. Und ich denke, das Interessante ist ja, dass sie auch noch selber Scheiße produzieren, ja. Ich habe wirklich das Gefühl, die scheißen einfach die traditionellen Medien so mit wirklich Düngemittel voll und die versuchen dann immer irgendwie zu zeigen, ja, da hat er wieder Müll erzählt und das ist eigentlich ganz anders und bla bla bla und ja. Fact-Checking und was weiß ich für Abteilungen, die da irgendwie ins Leben gerufen werden und du kommst da nicht mehr hinterher und vor allen Dingen der Leser kommt da gar nicht mehr hinterher. Ja, Rezipient kommt damit nicht hinterher. Ja, und ich glaube gerade seine Anhänger, die sagen dann halt auch, die kriegt er dann halt damit überzeugt, dass er halt sagt, das, was die Medien dann praktisch, was die reindeuten oder was die Fact-Checking nennen, das könnt ihr euch eh ersparen, glaubt einfach das, was ich sage. Ja, indem er halt die diskreditiert. Jetzt, ich sag mal, jetzt unser Eins, der wird dann trotzdem weiterhin sagen, hey, das ist Bullshit, was du sagst. Aber ich glaube, ein Großteil seiner Wähler und ein Großteil der Bevölkerung in den USA, die werden dann vielleicht dazu übergehen, zu sagen, ja gut, kannst du den Medien eh nicht glauben, da ist ja eh latent immer so eine Antipathie da, gerade gegenüber, sage ich mal, den liberalen Medien, die so ein bisschen intellektuellen Medien sind, wie jetzt die New York Times oder sowas, wo die halt jetzt dann sagen, ach, brauchst du nicht nachlesen, ich habe doch hier meinen Facebook-Blog, da kann ich doch auch das lesen, wo ich meine Infos herbekomme. Aber es ist ja so, denke ich schon so, dass es, sag jetzt mal, wie soll ich das ausdrücken? Es gibt jetzt vielleicht interpretierbare Wahrheiten oder wie auch immer. Alternative. Ja, nee. Das meine ich jetzt gar nicht so. Sondern wenn er jetzt hat, nehmen wir mal dieses mit, ich habe mehr Stimmen bekommen oder die meisten Wahlmänner Stimmen irgendwas bekommen. So. Das ist ja irgendwas, selbst derjenige, der, sag jetzt mal, der Medienungläubigste, muss an diesem Punkt irgendwie dieses Argument zulassen, dass der und der ehemalige Präsident mehr Stimmen bekommen haben. Ja. Und sobald der Trump an einem wie diesen Punkten einfach de facto widerlegt ist, muss er eigentlich in dieser Hörigkeit, die ihm hinterlegt ist, irgendwie, dann muss doch ein Riss irgendwie anfangen drin zu bröckeln. Nein. Nee, da würde ich vehement opponieren. Meinst du, dass ich hier sagt, ja, da hat er sich halt jetzt gerade vertan oder was? Nee, ich glaube, dass es darum nicht geht, was. Es geht nicht darum, dass irgendjemand sagt, ah, der Trump, der hat Scheiße erzählt, jetzt finde ich den nicht mehr gut. Das ist nicht der Punkt. Du suchst dir, also, weißt du, ich merke das ja auch bei mir, ja. Eine Sarah Wagenknecht mag die totale Scheiße erzählen über Flüchtlingspolitik. Glaubst du, das hält mich davon ab, dass ich die Linke wähle? Ja, selbstverständlich. Nein, tut's nicht. Du bist doch ein aufgeklärter Mensch. Nein, ich meine, ich glaube, wir müssen uns alle gar nicht. Nein, ich glaube, wir müssen uns alle nicht der Illusion hingeben, dass bloß weil wir beim politischen Gegner oder das, was wir nicht gut finden, dass sich das immer wieder beweist, dass wir es nicht gut finden, dass das dann andere Leute irgendwie zu einer anderen Meinung bringt. Es gibt einfach einen so starken Confirmation Bias, ja. Du hast einfach deine vorgefertigte Meinung über die Welt und deine Ansichten und die änderst du nicht bloß, weil da irgendjemand irgendeine Scheiße erzählt, sondern der Punkt hinter diesem Scheiße erzählen bringt ihm nur etwas sozusagen, dass die Leute, die Orientierung suchen, die Orientierung nicht mehr finden, außer in der Institution amerikanischer Präsident und in seiner Fähigkeit oder in die Macht, die es sozusagen mitbringt. Aber da hüllt doch steht der Tropfen den Stein. Also, keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Ich glaube, also, wenn du hast erst ein Ding, das, sag ich jetzt mal, ohne irgendwie, keine Ahnung, eine Medienmeinung oder sonst was dahinter, so einfach de facto falsch, und dann hast du noch eins, und dann hast du noch eins, und, irgendwann fängst du doch trotzdem an irgendwie, dass du dir sagst, naja, gut, ich finde ihn schon ganz okay, aber deswegen muss ich jetzt nicht alles richtig finden. Aber hat ja auch Wahlkampf so gemacht. Wie konnte es sein, dass die Deutschen den Zweiten Weltkrieg anfangen, Millionen von Leuten vergasen, Krieg mit der ganzen Welt führen? Wie kann das sein? Erklärst du dir das damit, dass das sozusagen alle Leute gut fanden? Ich denke vielleicht schon ein Stück weit, du hast andere Möglichkeiten oder du hast gewisse Möglichkeiten zum Recherchieren einfach nicht gehabt oder ja, aber ganz ehrlich, glaubst du nicht, dass sowas heute wieder passieren könnte? Ich glaube sehr wohl dran. Ich glaube ganz ehrlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Geburtsort Hadamar ist bei Limburg und kommt meine Familie ursprünglich her, die hatten auch eine hier so Euthanasie-Einstalt. Ja, ist heute Psychiatrie drin, aber früher wurden da irgendwie Behinderte hingerichtet und vergast. Ja. Gibt es auch einen Gedenkanstalt und so weiter. Das wussten die alle. Klar wussten die, was abgeht. Hat keiner was gesagt? Sag doch meine Oma. Also meine Oma lebt nicht mehr, die war damals noch Kleinkind, also die ist Jahrgang 29. Ja, wie alt war die dann? Da war die, ja, also nicht Kleinkind, aber Kind halt noch. Mhm. Ja. Aber die sagte, klar wussten das die Leute. Ich glaube, das ist es nicht, dass du weißt, ja. Und bei dem Trump ist es einfach so, das ist ja das, also man nimmt das jetzt nochmal ernster, weil er halt jetzt im Amt ist, aber diesen Bullshit erzählen, der einfach nicht stimmt, das macht er ja schon die ganze Zeit, seit 30 Jahren, ja. Ja. Also ich war halt genau wie du, ich habe halt gedacht, naja, der wird sich jetzt wohl mal irgendwie mal ein bisschen zusammenreißen müssen und die werden jetzt wohl irgendwie auch da seine Berater und so weiter werden da entsprechend drauf achten, aber der ist halt einfach nicht beherrschbar, ja. Ja, und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass halt der Bannon dahinter im Grunde genommen die starke Persönlichkeit ist und da die Strippen zieht, ja, und denen im Grunde genommen seine Fähigkeiten, also Trumps Fähigkeiten nutzt, um seine Agenda durchzuboxen. Ja. Und das ist halt sehr. Die Frage ist halt, ist der so manipulierbar, der Trump, oder nicht? Wahrscheinlich schon. Also wenn du Narzisst bist, bist du de facto wahrscheinlich manipulierbar. Maximal manipulierbar, ja. Ja, ist so. Ist ja so. Ja, das Interessante ist halt, also ich habe jetzt relativ viele Podcasts gehört darüber. Was hörst du denn da für Podcasts? So amerikanisch oder? Ja, durch die Bank, also keine Ahnung, von dem einen zum anderen. Ich kann dir jetzt gar nicht konkret einen sagen. Ja, aber was ich jetzt. War nur Deutsch oder Englisch? Sowohl als auch. Okay. Also ich hangel mich da von einem zum anderen. Ich habe relativ viele so Gegenstrategien gehört, die halt so ein bisschen darauf zielen, Trump gegenüber seinen Beratern auszuspielen, ja. Also sozusagen Bannon als den starken Mann, der Trump in der Hand hat, darzustellen. Aha. Oder mit dem Ziel, dass er Bannon irgendwann rausschmeißt, weil er der Narzisst ist und sagt, ich bin doch hier der Präsident, genau. Der Bannon. Ja, genau. Ja. Es gibt jetzt zum Beispiel in Washington sind heute Plakate plakatiert worden, steht dann in diesem amerikanischen Stars and Stripes, rot, weiß, blau, steht dann Impeach President Bannon drunter. Okay. Ja. Total geil. Also finde ich wirklich eine super geile, subversive Strategie. Um da Trump so ein bisschen zu provozieren. Ja, das ist sozusagen die Idee dahinter, ja. Ich glaube, das könnte gar nicht so schlecht funktionieren. Finde ich auch ziemlich geil. Ja, es ist wie wenn du sagst, Bannon hat den größeren. Die Frage, die ich mir jetzt erstelle, jetzt momentan kriegt er ja echt viel Gegenwind, sei es die Demonstration jetzt im Rahmen des Muslim-Ban. Hat er gerade Demenstruation gesagt? Habe ich das gesagt? Ja, ist schon in Ordnung. Demonstration. Ich bin heute ein bisschen müde im Hirn. Oder auch durch die Presse und so weiter. Die Frage ist halt, halten die das lange durch? Also das ist ja genau das, was du auch schon gesagt hast. Also wenn der jetzt, sag ich mal, in einem Jahr jetzt sagt, jetzt machen wir Muslim-Ban Stufe 2, ist dann der Aufruhr... Ich glaube nicht, dass das ein Jahr dauern wird. Ja, oder was, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja. Ist dann jetzt dann der Aufruhr auch wieder da, gehen die Leute wieder auf die Straße etc. oder entsteht da jetzt schon so eine Resignation? Ich glaube, die Resignation, das geht so schleichend. Ja, ja, aber das ist ja die Gefahr, ja. Natürlich ist das die Gefahr. Naja, aber es gibt halt auch Punkte, die du überschritten hast, wo das Ganze dann halt Feuer fängt, ja. Also ich meine... Aber ich glaube, dass... Man kann sowas kann totlaufen, aber es kann auch explodieren. Ich glaube, dass das von Einzelnen, dass das aber dann nicht von seinen Wählern oder Nichtwählern, sondern eher von einzelnen Bevölkerungsgruppen ausgeht und dann, so wie jetzt, keine Ahnung, wo jetzt die ganze Zeit das war, weiß ich nicht, Gewalt gegen Schwarze, irgendwie Polizeigewalt gegen Schwarze, die dann wirklich dann in richtigen Riots, dann irgendwie ausgeartet. Und ich glaube, gerade mit solchen wirklich Affronts gegen gewisse Gruppen, dass er sich damit, dass da wirklich auch so dass wir Aufruhrer davon ausgehen können. Weniger, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, sag ich mal, nicht näher definierbaren Gruppen irgendwie da aufs Korn nimmt. Also wovor ich richtig Angst habe, also meine Dystopie ist sozusagen, dass Trump es schafft, einige wichtige gesellschaftliche Institutionen dazu zu bringen, dass sie auf seine Linie einscheren. Also beispielsweise Unternehmen dazu bringt, dass sie sich sozusagen von Trump einspannen lassen. Passiert. Ford, die irgendwie dann sagen, richtig, genau. Sie fangen an jetzt noch kein Werk in Mexiko. Ja. Genau, und genau. So weiter und so fort. So, davor habe ich tatsächlich Angst, weil ich glaube tatsächlich, dass das eine kurzfristig erfolgreiche Strategie ist, ja. Also weißt du, wenn Trump einfach irgendwie in 2 Jahren, wenn dann Midterm-Elections sind, wenn der einfach vorweisen kann, dass, keine Ahnung, das Durchschnittseinkommen der Amerikaner um 3% gestiegen ist und irgendwie die Arbeitslosigkeit weiter sinken kann sie nicht mehr, weil die ist eh schon nahe an der Vollbeschäftigung, aber dass du sozusagen, dass es bessere Jobs gibt, dass er irgendwie, keine Ahnung, 3 Dutzend Firmen nennen kann, die irgendwie Milliardensummen in die USA investiert haben und so. Ja, aber das ist interessant. Ich glaube, dann läuft das alles so ein bisschen ins Leere. Ja, das ist ja so ein bisschen auch seine Strategie. Also er behauptet ja immer wieder, dass das Land total am Arsch ist und so schlecht dasteht wie noch nie und überhaupt. Das ist ja, war ja so die ganze Zeit seine Kampagne, ja. Und ich make America great again. Und faktisch ist es ja so, dass es Amerika gar nicht so schlecht geht. Ja, also Arbeitslosenzahlen und so weiter sind ja eigentlich ganz auf einem akzeptablen Niveau und so weiter. Und jetzt muss er wirklich gute Politik machen, damit er das nochmal auf ein anderes Niveau heben kann. Also ich habe ja vor kurzem einen Artikel auch darüber gelesen, da ging es darum, dass eben genau dieses, dass den Amerikaner an sich oder den USA, dass es eigentlich recht gut läuft, aber dass sie ein massives Problem haben, nämlich dass viele Bereiche aufgrund dessen aufgebaut sind, dass sie im Rest der Welt eine ziemlich hohe Kreditwürdigkeit haben. Ja. Und dass wenn diese Kreditwürdigkeit, wenn sie verlieren und sie kriegen keine Kredite von außen, ja, dass dann dieses ganze System einfach zack, einmal in sich zusammenklappt. Ja, aber das kannst du in der heutigen globalisierten Welt über jedes Land sagen. Ja. Also das halte ich nicht für ein valides Argument. Aber ich kann deswegen nicht einfach hergehen und sagen, okay, wir kapseln uns jetzt von allen ab und machen unser eigenes Ding und alle anderen können uns am Arsch lecken, wenn die Gelder eigentlich von außen irgendwie kommen. Ja, das ist für mich die große Frage, wie er das jetzt also wirklich durchziehen will, dass er sagt, okay, man macht sich unabhängiger von ausländischen Investoren, nicht mehr so viel Geschäfte mit China und so weiter. Ich weiß nicht, wie er das wirklich umsetzen will, ja. Also da fehlt mir noch irgendwie so eine Idee, ja. Also gut, jetzt den Mauerbau nach Mexiko, das ist relativ populistisch, okay, aber Wirtschaftspolitik ist halt ein bisschen komplexer und da hat er irgendwie noch, sehe ich noch, also da hat er ja noch wenig zugesagt, was er da jetzt genau machen will, oder? Ist das an mir vorbeigegangen? Nee, also ich glaube, also außer ein paar Executive Orders zu schreiben, ja, hat er ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel umgesetzt, ja. Ja, aber ganz ehrlich, du wirst ja im großen Stile eigentlich nur, sag ich jetzt mal, hochwertige Wirtschaftsunternehmen zu vielleicht tragbaren Preisen in den USA produzieren lassen. Aber also alles, was wir definitiv sagen können, ist, die amerikanische Wirtschaft ist nicht in der Lage, sich selber ohne Importe am Leben zu erhalten. Nein, natürlich nicht. Also, keine Ahnung. Ja, genauso wenig wie jede. Feinmaschinen und so, das können die Amis nicht. Ja? Das haben die noch nie gekonnt. Die sind angewiesen auf Importe aus hochindustrialisierten Industrien wie Deutschland, Japan, ja, China und so. Korea. Die Amerikaner sind nicht in der Lage, jetzt mal eben schnell eine Fabrik in, keine Ahnung, Nevada hochzuziehen, um iPhones zu bauen. Das können die nicht. Ja, nicht nur nicht kurzfristig, auch mittelfristig oder langfristig vielleicht sogar nicht. Ich meine, so ein Know-how kann man sich schon anfüttern innerhalb von 5 bis 10 Jahren. So ist es nicht. In 5 bis 10 Jahren, aber die nächste Wahl ist schon in 4 Jahren. Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube schon, dass das kurzfristig irgendwie wenn er mal Wirtschaftspolitik macht, ja, also wenn er wirklich mal Politik macht, glaube ich schon, dass Trumps Politik erfolgreich sein kann. Also was heißt Headline Numbers angeht, ja. Also makroökonomisch, dass er da wirklich Erfolg haben wird. Kannst ja, weil halt einfach viele Sachen sehr viel längere Wirkzusammenhänge haben als so eine vierjährige ja. Legislaturperiode, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Aber was ich halt, also das sehe ich sehr kritisch, ja, wenn sozusagen die Stimmung gegen Trump sich sozusagen umkippt, weil er einfach irgendwie erfolgreich ist, was Wirtschaftspolitik angeht und es den Leuten tatsächlich besser geht in Amerika, dass dann so ein bisschen dieses gegen Trump einfach abebbt, dann läuft sich das irgendwie tot und ich glaube nicht, dass Trump von sich aus jemals zurücktreten wird. Ich glaube ich auch nicht, ne. Nee, das glaube ich auch nicht. Der wird dann nochmal zu einem zweiten. Nein, das lassen die Republikaner dann wiederum nicht zu, glaube ich. Also dann müsste er nochmal ein neues Rennen sozusagen. Hast du House of Cards welche Staffel ist das? Nee, ich habe nur die erste Staffel geschaut bis jetzt. Okay. Also bei House of Cards ist das so, da muss hier Kevin Spacey, der Präsident, wie heißt der, Jack? Naja, ich weiß schon. Tralala. als amtierender Präsident muss er dann nochmal so eine Vorwahl über sich ergehen lassen, oder? Weil die Partei, die Republikaner ihn nicht wollen, was? Na, er ist ja Demokrat. Ja. Genau, aber er macht dann sozusagen noch die demokratischen Primaries nochmal durch. Okay. Um dann für den zweiten Term nochmal als Präsident zu kandidieren. Das könnte ich mir schon dann auch irgendwie vorstellen, ja, dass die Republikaner das eben nicht zulassen, dass Trump irgendwie. Ja. Da ohne Gegenkandidaten noch einen zweiten Term hinlegt. Aber keine Ahnung, ja. Ich meine, jetzt gucken wir erstmal, glaube ich, was passiert. Ich halte das für relativ gefährlich, was die da machen. Ich finde schon, dass es relativ viele Parallelen irgendwie gibt zu so totalitären. Ich meine, schau dir Erdogan an, ja. Der macht das im Grunde genauso, ja. Der ja. hat erstmal irgendwie alle schlecht geredet, dann gab es irgendwie den großen Coup gegen ihn, den er wahrscheinlich auch noch selber angezettelt hat und den hat er dann genutzt, um irgendwie Gleichschaltung zu betreiben. Ja, macht die Medien den Mund tot. Ja. Puff, ja. Das Schlimme daran ist ja eigentlich, du kannst ja eigentlich im Großen und Ganzen, wenn du nicht explizit einen Krieg anzetteln willst, kannst du als Europäer oder sonstige ausländische Institution, du kannst da nichts machen. Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, das ist doch immer so. Ja. Halt naja, ja, was heißt du? Ja, wenn die jetzt größere Sachen machen würden, könntest du halt Wirtschaftssanktionen erheben, aber gegen die USA wird das keiner machen. Ja, aber keine Ahnung, gegen die USA nicht und gegen die Türkei macht auch keiner Wirtschaftssanktionen, weil mittlerweile jeder so wechselseitig voneinander abhängig ist irgendwo. Ja. Ja. Naja. So ist es mit den Rüsseln und den Elefanten. We shall see, ja. Aber es ist. Es sind interessante Zeiten, in denen wir leben. Genau, und es geht noch deutlich darüber hinaus, was ich mir jemals hätte erwartet. Ist das nicht so ein chinesischer Fluch? Mögest du in interessanten Zeiten leben? Ich weiß nicht, ja. Also, ich hätte mir das nie gedacht, dass das so krass abgeht, ja. Ich bin auch ehrlich gesagt nochmal wirklich gespannt, jetzt mal von den Europäern abgesehen, aber wie sich das zwischen Russland und Amerika langfristig entwickelt, weil du nämlich mit dem Putin in Russland mehr oder weniger spiegelbildlich exakt den gleichen Typen da dort sitzen hast, der vielleicht nicht ganz so verrückt ist, aber meines Erachtens mindestens genauso narzisstisch. Auf eine andere Art und Weise. Ja, narzisstisch glaube ich noch nicht mal. Der Putin ist halt viel, viel, viel bessere Politiker und Taktiker als der Trump. Das ist gut möglich. Ja, der ist halt ein alter Militär-Geheimdienstmann. Also ich glaube, das ist halt einfach ein brillanter Taktiker und Stratege. Ja, und das ist der Trump meiner Meinung nach überhaupt nicht. Der Trump ist ein reiner Bauchmensch. Ja, Bauchmensch. Und das ist es ja. Aber der Putin, der ist einfach ein totaler Taktiker. Ja. Aber der Putin ist auch niemand, der irgendwie jemanden, von dem er das Gefühl hat, er ist größer wie er, im gleichen Raum zulassen würde. Nee, ganz sicher nicht. Natürlich, Ego ist genauso groß bei dem wie beim Trump, ja. Und was die Chinesen, sag ich mal, allein wirtschaftlich, die lassen sich nicht vom Trump einfach so mit Wirtschaftszöllen abkanzeln. Nee, nee. Dann drehen die den Hahn, entweder drehen die den ganz zu oder die, keine Ahnung, was auch immer. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist der einfach so blöd, dass er es nicht checkt? Ja. Oder glaubt er das wirklich? Also ist der. Also ich glaube, die Intelligenz kann man ihm echt mittlerweile absprechen. Bauernschleue nicht, aber Intelligenz spreche ich ihm ab. Also er diskreditiert sich halt einfach mit so vielen Aussagen, dass du einfach sagst, das kannst du einfach nicht sein. Naja. Gut, Männers. Habt ihr noch Themen, oder? Nein. Wir sind alle bettreif, oder? Wann haben wir denn angefangen? Ja, wir sind schon bei über 2 Stunden, ja. Naja, gut, das haben wir ja noch lange nicht unser zeitliches Maximum. Wir können ja irgendwann mal so ein 6-Stunden-Ding mal machen. Schlafen wir drin, mal 2 Stunden, machen wir weiter. Ja. Nein. Sind wir runter auf so einem römischen Klo ohne Türen, oder? Ja, wir können einfach mal so einen Podcast-Brunch machen, ne? Ja. Nee, so einen rotierenden Podcast. Weißt du, mit Frauen und Kindern und so. Also ohne Kinder natürlich, weil die haben ja nichts zu sagen. Aber wo wir immer mal wechselnde Gäste haben praktisch, meinst du so? Na, wo einfach, keine Ahnung, man trifft sich halt 24 so. Stunden Podcast zwischen, dann kann einer mal so 3 Stunden schlafen. Oder? Ja, genau so. Das wäre doch mal ein Projekt. Ja, oder? Aber ich glaube, das ist 24 Stunden jetzt vielleicht nicht, aber ich glaube, dass das glaube ich, repetitiv ist. Nein, wieso? Ja, weil du dich langfristig gesehen wahrscheinlich tagesaktuell mit den verschiedenen Leuten immer wieder über die gleichen. Für dich selber als Teilnehmer ist es vielleicht nicht so tragisch, aber für jemanden, der sich hinterher anhört, du wirst dich an irgendeinem Punkt immer wieder über das gleiche Thema unterhalten. Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Weißt du nicht? Nein. Ja, du musst dich so ein bisschen lösen vom Tagesgeschehen und musst eher über vielleicht persönliche Dinge in Anführungszeichen sprechen. Also musst du halt eher das, was ich. Ich würde dich richtig interviewen. Ja. Ja, aber da muss im Vorhinein eine 24-Stunden-Agenda da sein, weil sonst, wenn du vom Stock auf Stöckchen kommst, dann landest du irgendwann wieder beim gleichen Thema. Wieder beim Trump. Nee, dann wirst du einfach ausgewechselt. Ach so. Jetzt sind die Hohecker raus. Nee, jetzt ist die Hohecker, sie sind raus, Ding, aber keine Ahnung, ja. Sagen wir mal, es sind irgendwie 15 Leute auf einer auf so einem Happening dabei, ja. Und die einen essen nebenher, die anderen, keine Ahnung, machen Liebe. Machen Liebe. Die dritten schlafen und die vierten podcasten, ja. Und das Popcasten. Popcasten. Und das mischt sich. Das mischt sich halt dann so durch. So wie in so einer Kommune, ja. So. Ja. Das ist ja mal eigentlich ein interessantes Projekt. Grundsätzlich schon, aber wenn du im gleichen Raum daneben sitzt, dann hättest du immer das Gefühl, ich will genau zu dem Thema jetzt auch was sagen. Ja, ich ja gut, ja, wenn das bei dir so ist, dann muss man das halt so machen, aber also. Ich würde ja gerne nochmal so eine Konzeptfolge machen, irgendwie so eine, also wo wir irgendwie mal was anderes machen, so nochmal irgendwie mit Grillen oder Kochen oder draußen sein oder sowas. Ist das Ding wasserdicht? Ja, ja, total. Das müssen wir mal mit dem iPhone aufnehmen, das ist mittlerweile wasserdicht. Ja, hast du jetzt schon mal mit deinem iPhone geduscht? Nee, noch nicht. Das gibt's doch gar nicht, Mann. Ich traue mich nicht. Ernsthaft? Ich hatte schon mal mit dem Regen, da ist es ziemlich geduscht worden. Ja. Also ich habe mir schon überlegt, wenn ich mir das nächste Mal ein iPhone kaufe, was vermutlich erst in anderthalb Jahren der Fall ist, dann werde ich es definitiv mit zum Duschen nehmen. Okay. Ist schon ein geiles Feature eigentlich, oder? Ja. Ich meine, es fühlt sich total kaputt an, aber. Das ist irgendwie. Du bist halt, weißt du, das geht so gegen jegliche. Mir sowas ja, genau wieder, deswegen ne? Musst du es ja machen, ja, Mann. Einfach, du musst deine Komfortzone verlassen. Oh, aber tut mir alles weh, wenn ich nur dran denke. Ja, schon so, ich wir halt auch. So drauf konditioniert, dass ich auf das Ding aufpasse, wie auf meinen Augapfel, ja. Und dann so, mit ins Wasser nehmen, nein. Ja, aber es gibt auch mittlerweile normale Digitalkameras, die du so unter Wasser irgendwie. Ja, du bist ja, doch einfach auch skeptisch gewesen. Das Ding ist ja Wasser. Ja, ja, ich sag ja, das ist ähnlich. Ja, ja. Aha, ja. Aber das ist natürlich dann klemmen wir uns halt einfach ins Nordbad, in den Strudel und lassen uns 3 Stunden Podcast immer so im Kreis treiben. Nee, aber so eine Kochfolge fände ich nochmal gut. Wollen wir mal eine Koch-Episode oder eine Grill-Episode machen? Wir machen das bitte offline, ja. Besprechen das, weil dann können wir das auch mal ernsthaft planen. Das machen wir. Ja? Gut. Dann? Bis zum nächsten Elefanten. Ich glaube, das Thema Trump wird uns noch ein wenig verfolgen. Ja? Vielleicht ist der Chingo dann mal dabei. Also wenn er uns hört. Ich muss mal ein ernstes Wort mit dem reden demnächst. Ja. Gibt ja nichts. Ja. Ah ja. Gut. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederlurgen. Wiederlurgen. Wiederlurgen. Ciao. Ciao. Die Aktienmehrheit ist verloren. Bei der Aktionärsversammlung werden sie mich fortjagen. Was mir bleibt, ist ein Sohn, der mich hasst. Und eine Tochter, die mich mobbt. Wir machen die Biga AG fit for the future. Mit einem gezielten Revitalizing in Deutschland und im Rest of World. Mein Großvater war Betriebsrat, mein Vater war Betriebsrat und ich bin schwer enttäuscht von Ihnen, Chef. Oh, verrück. Pelzig, Erwin. Pelzig. Und Sie sind Pelzig, Erwin. Es ist ja wohl bekannt, ja. Mensch, Pelzig, keiner fragt dich, aber du musst ständig antworten. Nicht traurig sein, Hase. Du hoffnungsloser Idiot! Keine Angst, Chef, bei Polizisten, da kenne ich mich aus. Einer ist nett, der andere ist bambig. Das lernen die an der Polizeischule. Das ist für die Psychologie, gehe die Leute. Guten Tag, Frau Wachtmeister. Grüß Gott. Es ist wirklich wichtig, ich muss Ihnen was erzählen, weil Ihr Sohn, der Bertram, und Ihr sauberes Fräulein Tochter. Nun halten Sie mal den Mund. Gute Nacht. Du bist zu viel allein, Pelzig. Such dir eine Frau. Haben Sie es gemerkt, Chef? Ganz eindeutig. Meine ist der Nette. Dann müssen Sie das Arschloch sein.